Bildungsausschuss Verdi Pfalz. Das heißt, ich mache innerhalb der Verdi ehrenamtlich, versteht sich, Erwerbslosenarbeit, beschäftigt mich seit ungefähr 15 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Armut, weil Hartz IV dementsprechend natürlich auch Armut mit sich bringt. Bin betroffene Vertretung in der Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz. Betroffene Vertretung bedeutet, dass ich also selber von Armut bedroht bzw. armutsgefährdet oder selber arm bin, weil ich in Hartz IV bezogen bin. Die Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, von Wohlfahrtsverbänden, von der Wissenschaft, von Bildung und natürlich auch von Universitäten. Wir gestalten mit den Reichtum- und Armutsberichten der Landesregierung und versuchen natürlich auch Druck auf die Landesregierung auszuüben, auch endlich mal was zu tun, weil die Daten und die Zahlen sind da, aber es wird nicht gehandelt. Und ich habe dementsprechend also versucht, hier mal alles zusammenzufassen, was auch in Rheinland-Pfalz und auch in anderen Regionen dementsprechend an Armut dementsprechend herrscht, das zu machen. Wenn wir heute Abend über Armut sprechen, müssen wir natürlich über Reichtum sprechen. Deswegen heißt Armut in einem reichen Land. Aber bevor ich mit dem Vortrag anfange, will ich vielleicht noch irgendwie ein paar Sachen persönliche loswerden. Ich kann mich sehr gut erinnern, als im auch immer trübe Dezemberabend 1991 ich im Benderhof saß, in der Kneipe nicht weit von hier. Und dann dem Abend kam plötzlich Michael Halberstadt die Tür rein und sagt zu mir im Gespräch, da weiß glaube ich schon gar nicht mehr genau, hast nicht mal Bock mit Druck gegen Rassismus zu organisieren? Und habe einfach gesagt, ja machen wir. Ne? Und er muss dann irgendwann im Januar, glaube ich, was mit seiner damaligen Band Arts and Decay auf Tourneen, als er zurückkam, haben schon überall Plakate gehangen, weil ich Folgendes gemacht habe, ich habe Leute mobilisiert, wie beispielsweise der Krümel, wo jetzt da steht, der Achim Müller, wo hier da sitzt, die wohl das zu ihrer eigenen Sache gemacht haben. Und wir haben dann ungefähr ein Dutzend Bands zusammengekriegt, wo in der Kammgang gespielt haben, den ganzen Tag, und zwar 1500 Leute top Besuch. Und ist bis zum heutigen Tag in der Kammgang aus meiner Sicht nicht mehr getoppt. Und deswegen vielen Dank an Michael Halberstadt. Wir haben uns dann ein bisschen aus der Aue verloren, das passiert. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass er mich heute Abend musikalisch begleitet. Vielen Dank, Michael. Danke. Ja. Ich muss dazu sagen, es war Bombenalarm allerdings. Ich habe noch nie Soundcheck unter Bombenalarm gemacht. Die ganze Kammgang wurde evakuiert. Weiß ich schon. Also war irgendeiner von der rechten Szene hat anscheinend angerufen, da war tatsächlich ein Bombenalarm das erste Mal in der Kammer und wir wussten, es war irgendwie ein traumatischer Abend, oder? Ja, aber trotzdem ein schöner Abend, weil ich habe damals eine entsprechende Security organisiert, die wo also das dementsprechend auch in den Griff bekam, aber es war natürlich ein Problem, aber trotzdem war das ein schöner Abend und ein erfolgreicher Abend, es kam viel Geld, wo dann auch in die antirassistische Arbeit hier in Kaiserslautern reingesteckt wurde. Ich wollte damit eigentlich das nicht sagen zur Selbstbeweihräucherung, sondern ich wollte das sagen, dass also es durchaus möglich ist, dass ich ganz, ganz banal zu sprechen, dass man das nicht einfach mal mache, ein kleines Fenster gesetzt wird, wenn man das dann dementsprechend zu einer seiner eigenen Sache macht und dann Leute mit versucht einzubinden und das Fenster immer wieder gegossen wird, dass danach wieder was Großes entstehen kann. Und ich denke, dass vielleicht heute Abend auch wieder so ein Tag ist, dass sehr, sehr viele Leute da sind, dass wir heute Abend ein kleines Fenster setzen und dass da wieder was Großes entstehen kann, gegen die soziale Ausgrenzung hier in Kaiserslautern. Es wäre höchste Zeit, dass das gemacht wird. So, ich beginne mit dem Vortrag Abend in einem reichen Land. Man sieht hier schon gleich am Anfang durch dieses Bild hier, dass also Armut und Reichtum sich miteinander bedingen, dass es also kein Widerspruch ist, sondern sich miteinander bedingen tun. Oder wie es halt auch Bertolt Brecht ausgedrückt hat, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Dieses Zitat von Bertolt Brecht aus der Weimarer Republik hat aus meiner Sicht heute noch Gültigkeit, wenn ich mir beispielsweise die Armutsquote in Pirmasens angucke, gerade was die Kinderarmut in dieser Stadt angeht, ist das katastrophal. Und trotzdem ist Pirmasens hier in Rheinland-Pfalz prozentual die Stadt mit der höchsten Anzahl der Millionäre. Und das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, sondern es bedingt sich gegenseitig. Ich möchte euch mal die Gliederung dann mal vorstellen, was es hier geht. Wir müssen natürlich definieren heute Abend, was ist eigentlich Armut, dass wir uns nicht dementsprechend in der Diskussion später hinaus von falschen Definitionen ausgehen. Der 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, das kann ich heute Abend in der Abendveranstaltung nicht erfüllen, habe es aber trotzdem mal stehen gelassen, weil ich nächste Woche für den DGB 2 Tage dazu ein Seminar teamen werde. wo ich da entsprechend Zeit habe, auf diesen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung einzugehen. Habe das letzte Mal so stehen gelassen, weil ich weitgehend diesen Folgensatz benutzen werde für dieses Seminar. Wir schauen uns die Agenda 2010 mal an. Und da freue ich mich halt auch auf spannende Diskussionen darüber, weil die Agenda 2010 sind aus meiner Sicht alle Dämme gebrochen und hat die Armut hier in diesem Land massiv verschärft. Wir hören immer wieder, wenn die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit durchgegeben werden, immer am Monatsanfang, dass also hier so viele Leute wieder Arbeit gefunden haben. Nur die Frage muss ich stellen, was ist das hier eigentlich für eine Arbeit? Und ich habe heute Abend bewusst, in den Mittelpunkt steht die Altersarmut. Das hat zwei Gründe. Erstens mal, weil der DGB dazu eine Kampagne führt gegen die Altersarmut, die wohl zugegebenermaßen nicht so richtig in die Gänge kommen will. Aber ich finde es wichtig, dieses Thema herauszustellen, weil das ist eine tickende Zeitbombe. Wir haben Altersarmut jetzt schon, aufgrund bedingt durch die Eingriffe in die gesetzliche Rentenversicherung. Aber wir haben, es wird noch sehr massiv kommen, wenn diese Eingriffe weiter fortgesetzt werden und das Rentenniveau nicht stabilisiert wird, durch Lücke im Lebenslauf, das heißt Lücke in der Erwerbsbiografie und mit dementsprechend Hartz-IV-Bezug oder Niedriglohnsektor. Und nach der Agenda-Politik ist bekanntlich vor der Agenda-Politik, wie es der Pepperger mal beim Fußball ausgedrückt hat, es geht gerade so lustig weiter. Ich bin auch der Meinung, dass die Kroko dementsprechend da nichts ändern wird, im Gegenteil. Da gehe ich auch ganz zum Schluss nochmal drauf ein. Die Ausspielung Jung gegen Alt im Rahmen der Rentenpolitik schauen wir uns mal genauer an, weil da Interessenslobby hinter dran sind, die sind unfassbar. Wie viele Menschen jobben im Alter? Und natürlich, was ist Reichtum und die Ungleichheit hier in diesem Land, die will ich vor allem in Rheinland-Pfalz darstellen. Und das hat alles natürlich Gründe. Wir werden der Frage nachgehen heute Abend, was ist überhaupt Neoliberalismus? Und nicht zuletzt, warum wird das überhaupt zugelassen? Wie geht der Zug überhaupt hin, wenn das alles so weitergeht? Und da habe ich düstere Prognose. Aber wir sind ja auch noch da und ich gehe mal davon aus, dass wir was verändern wollen. So, was ist Armut? Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Armut, nämlich erstens mal die absolute Armut, das ist Einkommen. Das sind Menschen, die ein Einkommen haben von weniger als 1,90 Dollar pro Tag. Und das umfasst, sage und schreibe, etwa 1,2 Milliarden Menschen, die im Jahr unter 1,90 Dollar dementsprechend pro Tag über die Runde kommen müssen. Und hierzulande, in unserer Breitengrade, spricht man von sogenannter relativer Armut. Das heißt, wo weniger als die Hälfte des Medianeinkommens ist. Ich werde gleich dazu sagen, was Medianeinkommen ist. Und das wird beispielsweise vom Sozialministerium hier in Rheinland-Pfalz, wo wir natürlich von der Landesarmutskonferenz Kontakte hin haben, weil wir auch den Reichtum- und Armutsbericht gestalten, wo jetzt dementsprechend wieder entwickelt werden soll, wird ja gesagt, ja, ist ja alles halb so schlimm. Es ist ja nur relative Armut. Natürlich ist es relative Armut, weil ich muss das ja relativ im Zusammenhang mit Bruttoinlandsprodukt sehen. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, in der Sahara keine dicke Jacke hat, ist er mit Sicherheit nicht arm. Aber wenn er beispielsweise in Grönland wohnt und keine Jacke besitzt, ist er natürlich arm. Deswegen muss ich das alles relativ sehen. Aber wenn die relative Armut auch hierzulande, wie beispielsweise der Armenarzt Professor Trabert dementsprechend, wo er auf Statistik auch hinweist, dass die relative Armut auch hier in diesem Lande, hier bei uns in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, dass arme Leute, bei Männern die Lebenserwartung um 11 Jahre geringer ist und bei Frauen um 8 Jahre geringer ist, dann ist es nicht mehr relativ, sondern absolut, weil es existenzgefährdend ist und tödlich sein kann. Deswegen ist der Begriff relative Armut für mich auch durchaus eine gewisse Verharmlosung. Ja, es geht nur um relative Armut. Also ein Staatssekretär im Innenministerium in Rheinland-Pfalz für Arbeit und so weiter, sage ich mal, ich hätte aber einfach gesagt, und Soziales, hat das behauptet, es ist ja nur relative Armut. Und das ist nicht richtig, es ist zwar relative Armut, aber man muss es natürlich auch absolut sehen, wenn es existenzgefährdend ist. Die Armutsgefährdungsquote, das sind diejenigen, die wo also weniger als 60% des Medianeinkommens haben, liegt in der Bundesrepublik Deutschland 15,7%, in Rheinland-Pfalz ist es geringfügig geringer, nämlich bei 15,5%, also relativ hoch. Man kann mittlerweile fast schon sagen, wenn man alles zusammen addiert tut, und man muss natürlich halt auch die Gefährdungsgruppe dementsprechend differenzieren. Bei alleinerziehende Frauen liegt sie mittlerweile bei 28%, bei Arbeitslosen 52%. Bei Flüchtlingen ist sie auch natürlich extrem hoch, die liegt bei über 46% ungefähr. Bei Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt also, wenn man das alles zusammen addiert, kann man schon fast sagen, dass jeder fünfte Mensch hier in Deutschland armutsgefährdend ist. Und es ist natürlich immer noch eine Frage der Haushaltsgröße. Wir haben hier das Äquivalenzeinkommen. Das ist ganz logische Rechnung, wenn man den Gewichtungsfaktor 1 nimmt. Also ein Ein-Personen-Haushalt ist bei 2000 Euro, hat man natürlich 2000 Euro zum Leben. Tut man dann natürlich, hat man dann noch ein Kind dazu, kommt der Gewichtungsfaktor, das ist also dementsprechend so berechnet, 0,3 dazu, dann ist das natürlich immer weniger und so weiter. Dann kommt natürlich immer auch noch dazu, und das ist ganz wichtig, halt auch zu sehen, wo halt, wie dementsprechend die Miete eigentlich halt auch zu Buche schlägt. Also wenn beispielsweise die Sprecherin von der Bundesagentur für Arbeit in der Süddeutschen Zeitung 2015 verlautlust, dass Armut halt ein Faktor ist, und dann einfach sagt, dass es natürlich auf die Anzahl der Kinder auch kommt oder auch die Anzahl, wo man in was für Wohngegend mehr lebt, dann ist das ganz einfach nichts anderes als ein Zynismus, weil es ist ganz klar, es kommt darauf an, wie viel Miete man natürlich auch bezahlt und wie dementsprechend halt es mit Haushalten geteilt wird. Wir sehen hier halt die Familie mit zwei Kindern. In 2016 die nominale mittlere Modelleinkommens private Haushalte, die Ein-Personen-Haushalte haben wir 2016 eine Zahl, ich habe keine aktuelle, die werden jetzt auch eben ermittelt so nach und nach, von 1.615 Euro. Wenn ich dann 16%, 60% sage, wenn ich unter 60% dieses Betrages liege, das sind so bei 980, 990 Euro, dann bin ich armutsgefährdet hier in diesem Land. Man spricht hier in diesem Land bewusst von Armutsgefährdung. Wenn ich von Armut spreche, dann müsste ich dann 50% unter dem Medianeinkommen haben. Und dann bin ich arm. 60%, das sagt dann niemand, ist 60% darunter der Armut und ist dann armutsgefährdet. Und das Medianeinkommen ist halt das Einkommen, wenn wir uns alle jetzt beispielsweise in einer Reihe aufstellen würden, alle, dann ist in die Mitte derjenige, wo der Median liegt. Median heißt also die Mitte. Die Probleme, die im Alltag passieren, ich habe in 2015 ein Treffen Mensch mit Armutserfahrung organisiert in Bad Kreuznach, wo also ungefähr 40, 50 Menschen da waren mit Armutserfahrung, habe dann einen Workshop organisiert, habe ich jetzt nicht dabei, was also die Menschen dann erleben, deckt sich weitgehend mit dem, was also hier steht, also dass also es möglich ist, nicht möglich mit dem monatlichen Einkommen zurechtzukommen, aus finanziellen Gründen nicht möglich, einen Computer zu haben, die Wohnung angemessen warm zu halten und lauter so Sache. Die gesamten Wohnkosten stehen eine große Belastung da, was ich schon gesagt habe. Und es ist aus finanziellen Gründen beispielsweise auch mal einen kleinen Urlaub zu machen und so weiter. Mit der Agenda 2010 sind aus meiner Sicht die Dämme gebrochen, wo also noch ein bisschen Rücksicht genommen ist auf diesen, sowas, was man hier im Sozialstaat nennt. Wir haben mit einer Hartz-Gesetzgebung, die im Rahmen dieser Agenda-Politik gemacht wurden, einen massiven Druck auf das gesamttarifliche Lohn- und Gehaltsgefüge erlebt. Wir erleben das heute immer noch. Die Leiharbeit hat geboomt, die Personalserviceagentur haben geboomt. Vor allem aber auch diese Situation, die Verschärfung der Zumutbarkeit, die wohl nach wie vor im Sozialgesetzbuch 2 verankert ist, das heißt, der Druck, jeden Job anzunehmen, egal welchen Beruf du vorher gemacht hast, es gibt keinen Berufsschutz innerhalb des Sozialgesetzbuchs 2. Die Weiterbildung, um tatsächliche Qualifikationen zu erreichen, sind mit Hartz IV bundesweit nahezu auf null reduziert worden. Es gibt eigentlich nur noch Maßnahmen, die wo dich gängeln, triezen wollen, und du eigentlich im Prinzip nichts anderes willst, aus Hartz IV rauszukommen. Versprochen ist die Halbierung der Arbeitslosigkeit nur durch Hartz I und Hartz II bis 2005. Das hat aber nicht funktioniert. Ich Sprüche haben das Ganze begleitet und da bin ich jetzt schon ein bisschen bei dem neoliberalistischen Punkt, was ich eigentlich am Schluss machen will, aber hier schon mal zur Vorbereitung, was es rausläuft. Sprüche sind da dementsprechend halt betroffen, werden, genau das natürlich auch politisch durchzusetzen, wie beispielsweise, wenn es der Wirtschaft besser geht, geht es allen besser. Der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar. Oder wir müssen tiefe Einschnitte vornehmen. Was noch fehlt, ist natürlich Zitat Gerhard Schröder, es muss uns alles schlechter gehen, damit es uns wieder besser geht. Auch das ist suggeriert worden. Hartz IV kam zum 1. Januar 2005 und ich beschränke mich jetzt mal auf den Hartz IV-Regelsatz für Einzelpersonen mit 345 Euro. Aber selbst das war einige noch zu viel. Man hat beispielsweise, als Hartz IV dann Ende 2004 in Berlin im Vermittlungsausschuss war, hat man Folgendes gemacht, dass man also gesagt hat, der Haushaltsvorstand bei einer Bedarfsgemeinschaft mit 2 Personen soll 345 Euro kriegen. Die Ehefrau oder der Ehepartner, der soll halt 10% weniger kriegen, sondern 90% von den 345 Euro. So. Dann kam die Gleichstellungsbeauftragte der Bundesregierung und hat gesagt, stopp mal langsam, das ist ungerecht, weil die Ämter, hat sie durchaus recht gehabt, die Ämter wahrscheinlich den Mann als Haushaltsvorstand sieben, das wird dann ungerecht gegenüber der Frau. Dann hat damals der Ministerpräsident Koch, der ebenfalls, der hessische Ministerpräsident Koch, da wo durchaus sich die Sprüche damals aufgefallen ist, im Vermittlungsausschuss Folgendes gesagt, ja gut, prima, das ist ungerecht, dann machen wir ganz einfach Folgendes, kriegt jeder nur die 90% von den 345 Euro, das waren dann 331 Euro, da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Gleichstellungserfolg, also das war am Zionismus kaum noch so überbietet. Es hat sich dann erhöht bis 2011 auf inflationäre 364 Euro, wie ihr hier seht. Und da zitiere ich immer gern die Gegenseite, nämlich der Bundesagentur-Vizepräsident Heinrich Alt sagt, nur Lebenskünstler können auf Dauer von 364 Euro im Monat leben. Als Überbrückung ist das vertretbar, aber auf lange Sicht ist Transferbezug menschenunwürdig. Wir haben momentan das World Economic Forum in Davos. Ich glaube, heute ist, glaube ich, Donald Trump sogar angekommen. Ne? Ging ja die Woche durch die Presse, was diese Damen und Herren sich nicht kümmern. Das sind also Politiker neoliberalen Couleurs ohne Ende, die wundert, was die wurde versorgen wollen, sich zu überlegen, wie kann man den Kapitalismus weiter am Leben erhalten. Und wie kann man das am besten natürlich tun, wie man die Profite auch maximiert. Letztes Jahr haben die sich vor allem darum, hat eine große Sorge bereitet, der Rechtsruck in Europa. Hat eine große Sorge letztes Jahr bereitet. Aber auf die Idee zu kommen, dass dieser Rechtsruck in Europa die Konsequenz ihrer neoliberalen Politik ist, das wird von deinen Damen und Herren mit Sicherheit auch dieses Mal nicht zu erwarten sein. Gerhard Schröder hat 2005 in Davos gesagt, ich habe das Zitat ein bisschen abgekürzt, wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Und wir haben bei der Unterstützungszahlung Anreiz, dafür Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Das heißt, was ich vorhin schon gesagt habe, jede zumutbare Arbeit ist anzunehmen, es wird Sanktionen. Und es wird Sanktionen, zwar 30% vom Regelsatz, wenn du eine zumutbare Arbeit im SGB II nicht annimmst, und zwar für 3 Monate. Das ist dann von dem, was das Bundesverfassungsgericht als Existenzminimum definiert hat. Momentan sind das 416 Euro, 30% ab. Ist das natürlich ein Stoß gegen das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das muss man dementsprechend auch mal sehen. Aber es gibt natürlich auch Leute aus dieser Ecke, wie Gerhard Schröder, die wohl sagen, für 5 Euro würde ich jederzeit arbeiten gehen. Durch mal so in die Frau, wer kennt das Gewässer? Das hat er nämlich schon in der Talkshow gesagt. Vor 2 Jahren. Ich bin sicher, der Antifas ist der bekannt. Hä? Nee, aber der Antifas ist das Gesicht mit Sicherheit bekannt. war Thilo Sarrazin. Damit für 5 Euro jede Zeit arbeitet. Das war schön. Ich möchte jetzt mal auch mal Christoph Buderweg, dann ich sehe Schätzburg dementsprechend zu Wort kommen lassen. Sowohl die vom Gesetzespaket unmittelbar betroffen wie auch ihre Angehörigen und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft. Bedarfsgemeinschaft ist also das, wenn verschiedene Personen Familienzugehörigkeit sind und in der Bedarfsgemeinschaft in Hartz IV Bezug sind. Zusammenlebende Personen werden stigmatisiert, sozial ausgegrenzt und isoliert. Für alle übrigen Gesellschaftsmitglieder hat sich die soziale Fallhöhe durch Hartz IV ebenfalls vergrößert. Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften stehen unter einem stärkeren Druck, geringere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, sei die Furcht vor dem materiellen Abschluss sogar in die Mittelschicht um sich greift. Das heißt, wir haben hier die Umwandlung von gute Jobs in sogenannte Bad Jobs, das ist ein Begriff aus den USA. Das, wo also Menschen arbeiten müssen mit 2-3 Jobs, um über die Runde zu kommen, und die Situation ist durch Hartz IV auch bei uns eingetreten. Michael Halberstadt macht ein Lied. Okay. Bad Job, Good Job. Wie du willst. Spielen wir noch eins, Kollegen? Ein arabisches Lied vielleicht? Okay. Hm? Das ist schön. Du sitzen. Was soll ich sitzen? Dann tausche ich mir einfach die Plätze. Aus dem Handgelenk. Oder machen wir einen Rap? Ich weiß nicht. Wie oft sind wir noch dran? Na, ich muss mal mit denen mal reden, weil was die noch. Weil das macht schon länger. El Asmarina Sicherheit. Das Lied hört auf mit dem, ich kann ja kein Arabisch, ich muss mir immer Rindersuppe merken. Mit Rindersuppe hört es auf. Was heißt Rindersuppe auf Arabisch? Ich verstehe nicht den. The last word of the song, what's it called? The last word? this pilot. Oh, my heart is the somebody stole my heart, you know, and it's still with him. With her. Yeah. Okay. If you are man with her, if you are wrong with her. Okay. Alles klar. So, wo er stehen geblieben? Ja, die Umwandlung von guten Jobs in sogenannte schlechte Jobs, was wir in den USA mittlerweile aber hier erleben. Da habe ich auch Zahlen gefragt, die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist in 15 Jahren gewachsen. Heißt es auch immer, natürlich ist die Zahl der Erwerbslosen gewachsen, aber es ist ein großer Teil dieses Wachstums bei sogenannter atypischer Beschäftigung dementsprechend entstanden. Das heißt also, nichts anderes, dass also gute Jobs verwandelt werden in Jobs, die wo nichts anderes sind wie Leiharbeit, befristete Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung und dementsprechend herkömmliche Teilzeit und Solo-Selbstständige und so weiter und so fort. Das heißt also niedrigere Bezahlung, nichts anderes. Und dementsprechend landen diese Leute, viele von diesen Leuten, in sogenannte Aufstockertätigkeit. Das heißt, sie sind zum Teil Vollzeit beschäftigt, das sind ungefähr 1,5 Millionen, wo Vollzeit beschäftigt sind, aber trotzdem Hartz IV Aufstockung. Wir haben hier die Zahl, der Rest von den 2,6 Millionen, wo dementsprechend insgesamt dementsprechend halt auch aufstocken müssen, sind halt diese Menschen, die wo sich ein paar Euro dazu verdienen und dementsprechend halt auch Anspruch haben auf ergänzende Sozialleistungen, sprich auf Hartz IV. Dieses Jobwunder in Deutschland, was hier suggeriert wird, beruht darauf, dass die Befristungen, also die Zahl habe ich von der Bundesagentur für Arbeit und vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, das ist die Abkürzung IAB. Und dieses Institut ist direkt der Bundesagentur für Arbeit angegliedert. Und ich arbeite unheimlich gern mit den Zahlen von denen. Warum? Weil ich sie gern selber miterlege mit ihrer Propaganda. Wir haben nämlich Befristungen von 2005 bis 2015 von 2 auf 2,8 Millionen. Also jetzt seit Einführung von Hartz IV um 800.000 gestiegen. Die Leiharbeit ist um 500.000 gestiegen auf 1 Million. Und die Minijobs, die wir hier haben, von 6,8 auf 7,6 Millionen. Das sind also Zahlen, die aus meiner Sicht auch für sich sprechen, wie weit es mit diesem Jobswunder aussieht. Und das ist natürlich alles Sachen, die wohl im Niedriglohnsektor dementsprechend angesiedelt sind. 6,7 Millionen Erwerbstätig verdienen 2016 unter dem Mindestlohn, unter dem gesetzlichen Mindestlohn, müsste es eigentlich genauer heißen. Und 1,8 Millionen davon hätten Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Der Mindestlohn ist natürlich ein Schweizer Käse, was Andrea Nahles da fabriziert hat. Beispielsweise gibt es da Ausnahmen, und zwar jede Menge. Ein Beispiel ist Langzeiterwerbslosen, das sind alle die, die wo in Hartz IV Bezug sind, die fallen in den ersten 6 Monaten, fallen die aus dem Mindestlohn raus. Auch diese Zahl habe ich von der Gänsefüße mal gesagt, seriöse Quelle, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die wohl Sicherheit nicht unbedingt linksorientiert ist oder Gewerkschaft dementsprechend orientiert. Und zwar Anfang Dezember 2017, also recht aktuelle Zahl. Diese Zahl ist von der DPA, habe ich rausgeholt aus der Junge Welt vom 4.1. diesen Jahres, dass 8 Millionen Menschen in Deutschland von der Mindestsicherung halt bedroht sind oder von Mindestsicherung leben, 8 Millionen, das ist auch das, was der DGB ungefähr ermittelt hat, 8,5 hat er ermittelt. Die Mindestsicherung ist das, ich weiß nicht wie das soll, die Menschen, die in Sozialhilfe sind, die ruft die Grundsicherung im Alter sind. Das sind die Menschen, die in Hartz IV Bezug sind und das sind auch die Menschen, die im Asylbewerberleistungsgesetz angesiedelt sind. Das heißt also, da komme ich später noch drauf zurück, aber ich will es jetzt schon mal sagen, dass wenn man die Stellschraube im Hartz IV Regelbedarfsermittlungsgesetz, ich erkläre nachher, was das ist, verändert, das trifft 8 bis 8,5 Millionen Menschen, das ist keine Minderheit. dann hat es auch Druck auf den ganzen Niedrigstundensektor im Rahmen des Lohnabstandsbotes. Mehr als 1 Million Rentner müssen mit künstlichem Alter oder bei Erwerbsminderung, das heißt Sozialhilfe, aufstocken. Für 2017 werden im Schnitt 2,33 Millionen Menschen ohne Arbeit angegeben. Rechnet man dabei jene Arbeitslosen hinzu, die sich Ende des Jahres in Maßnahmen der Arbeitspolitik befanden, zahlt die Jahr rund 1 Million bis im Schnitt für die vergangene Jahr 3,517 Millionen Menschen. Ebenfalls nicht einbezogen werden bei der Arbeitslosenstatistik 3,5 Millionen Unterbeschäftigten. Das sind die, wo ich vorhin erwähnt habe, die wo arbeiten, maybe 15 Stunden, aber trotzdem aufstocken müssen. Und deswegen passieren solche Situationen, Tag und Nacht auf dem LKW, sind, können sich eh keine Wohnung leisten. Und was die Wohnungsnot hier in diesem Land angeht, wollte ich halt oben, ist der Ausnahme, ich habe vor kurzem, der Achim hat das besucht, das Seminar, was zur Gentrifizierung gemacht. Können wir vielleicht irgendwann einmal in Kaiserslautern machen. Kennt ihr noch ein Liedspiel? Oder ist das zu schnell? Schnelles Lied. Also, es wird gerade passen, weil jetzt komme ich zum eigentlichen Hauptteil. Versteht ihr eigentlich so das Alter? Es geht hier um Geld, wir könnten ja Money Money spielen. Habt ihr Lust? Ja. Schön. Aber das Licht kann man ausschalten. Danke. Also, schwer schaffe ich auch. Ja. Ja, schwer schaffe ich. Ah ja, ich mache nicht, weil ich spiele mal. Kann ja mit der Karte. Ich darf bei der Gelegenheit unsere Namensgeberin der Band vorstellen, die Cheyenne. Als wir sie kennengelernt haben, war sie 9 Jahre alt. Dann hat sie da oben in der Flüchtlingsunterkunft in der Hauptpost noch gelebt. Sie lebt jetzt mittlerweile auf dem Benjarück mit ihrem Vater zusammen in einer eigenen Wohnung. Das ist schön. Ist jetzt 11 Jahre und rotzfrech. Und richtig frech. Und sie singt ab und zu oder immer mehr bei uns mit, auch mit der Wiener zusammen haben wir ein Lied, das heißt, eigentlich heißt es Price Tag, oder? Ja. Im Original, aber der Refrain geht immer Money, Money. Wie man, du fängst am besten an, ich kann nicht. Ja, ich möchte an der Stelle betonen, dass ich auch in der Beratung rund um Hartz IV in ehrenamtlichen innerhalb der Werde hier in Kaiserslautern und auch in Umgebung tätig bin. Und falls natürlich so ein Problem geben sollte in der Flüchtlingsarbeit, wo mittlerweile dann auch im Sozialgesetz, wo weiter viele gelandet sind, sprich in Hartz IV, da ich das selbstverständlich gerne beratend zur Verfügung stehe, wenn da was ist. So, ich brauche das jetzt nicht mitzuschreiben, das ist nur ein Zitat von Norbert Blüm. Die Renten sind sicher, hat er gesagt, mal beim Bundestag. Hat er sehr stolz damals in Berlin plakatiert. Eins ist sicher, die Rente. Also eins vergesst zu sagen. In welcher Höhe und in zu welchem Betrag und wie lange halt vor allem noch. Ne? Das hat er nicht gesagt. Ne? Trotzdem, ich habe ihn irgendwie gemocht, ne? Hat immer damals so gute Aussprache gehabt, fand ich. Und hat er auch durchaus immer ein bisschen witzig. Ne? Wenn ich mir heute das angucke, dann ist das halt mehr so ziemlich eiskalter Neoliberalismus, wo ich mir ihn manchmal sehr gerne so zurückwünschen würde. Ich habe die Chronik der Rentenkürzung gemacht, die habe ich geklaut von einer Broschüre von der Linkspartei. Ich will sagen, ich bin kein Mitglied dieser Partei, fand ich aber ganz gut gemacht von Ihnen, wie Sie halt dementsprechend die Eingriffe in die Gesetzesrentenversicherung dementsprechend vorgenommen haben. Ich möchte das nicht vertiefen, weil ich Experte bin in Rentenfragen und so weiter, aber hier, diese Altersarmut, wo wir zurzeit erleben, sind in erster Linie diesen Eingriff hier geschuldet. Wobei hier 2008 ist mir dann Urteil des Rentenversicherungs- und Altersgrenzenanpassungsgesetz, ist nicht 2008 beschlossen, sondern bereits 2006 beschlossen war, nämlich im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat man folgendes beschlossen, nämlich genau dieses Gesetz, alles in der Deutschland wie in der Fahne, ich bin selber Fußballfan, will es aber trotzdem mal sagen, wie das gelaufen ist, in der Deutschland wie in der Fahne, hat man verschiedene Hartz-IV-Beschärfungen vorgenommen, wie es Hartz-IV-Fördentwicklungsgesetz, was in stufenweise in Kraft trat dann auch nach und nach, und hat dieses Rentenversicherungs- und Altersangrenzungspassungsgesetz beschlossen, also das heißt die Rente stufenweise bis auf 67 Jahre zu erhöhen, ist alles in der Deutschland wie in der Fahne, nebenbei hat man den Bundeswehreinsatzverlängerung in Afghanistan auch noch beschlossen, alles in der Deutschland wie in der Fahne, indem man dieses aufgefallen ist, war raffiniert gemacht, vielleicht bist du auffällig, also mir ist es aufgefallen. Möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, weil ich ganz ehrlich sage, mich mit Rentenfarben nicht so auskenne und da sehr froh war, dass ich also letztes Mal beim Seminar eine Kollegin, eine schwedische Rentenexpertin zur Seite gehabt habe, wo mein Part halt einfach nur war, darauf hinzuweisen, was halt prekäre Lebenslage, Lücke in der Erwerbsbiografie halt für Auswirkungen auf die Rente in Zukunft haben werden. Die ist aber jetzt also auch schon zum Teil drin, weil das noch viel schlimmer ist, eine tickende Zeitbombe, was wir hier erleben. Deswegen sage ich jetzt schon, die Rente wird in Zukunft zum Leben nicht reichen. Die Leute werden irgendwie grundsätzlich in Alter wandern müssen. Ist ein gewolltes und hausgemachtes Problem, da gehe ich auch gleich drauf ein. Die Niveau der Altersbezüge liegt hier dann deutlich unter den vergleichbaren Industrieländern. Und jetzt kommt es, Altersarmut und grundsätzlich Armut betrifft hier in diesem Land nach Flüchtlingen und Erwerbslose in erster Linie Frauen. Und vor allem alleinerziehende Frauen. Hier sieht man halt nach OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, dass Deutschland hier noch in der Mitte liegt von 2017, das Altersarmutsrisiko von Rentnerhaushalten im OECD-Durchschnitt liegt. Könnt ihr das von hinten lesen? Geht das einigermaßen? Ne? Gut. Aber die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern ist Deutschlands Spitzenreiter. Das heißt, das sogenannte Gender Gap, ich zeige das gleich, Männer haben durchschnittlich hier 994 Euro, liegen also knapp über dem Median, über der Alters, wo man armutsgefährdend ist, während Frauen einen Rentendurchschnitt von 576 Euro momentan zurzeit haben. Das ist eine riesige Rentenlücke von 42% in Westdeutschland und 23% in Ostdeutschland. Das ist eine einzige Katastrophe, was hier passiert. Und das wird noch viel schlimmer kommen, wenn das nicht gestoppt wird. Und was in Gruppe jetzt vereinbart ist mit 10% über der Grundsicherung, Das ist lächerlich. Das ist eine Mogelpackung. Womit hängt der Unterschied zusammen? Bei Frauen und Männern? Nein, zwischen Ost und West, also extrem. Das ist schwer zu sagen, ne? Mensch, ich geh nochmal zurück, wie die Sekunde gerade. Das ist schwer zu sagen, wieso der Unterschied zwischen Ost und West ist. Ich gehe mal davon aus, dass es das ist, dass also in Osten nicht so diese Heim- und Herd-Ideologie vorgeherrscht hat wie in Westdeutschland, dass das damit zusammenhängt. Dass mehr Frauen beschäftigt waren, ja. Ich muss eigentlich da rumhauen, weil ich den falschen Weg gegangen. So. Ilka Hanak, ich kenne sie persönlich, die hat also das nicht zynisch gemeint, sondern hat wirklich schon fast mehr resignieren, dass die beste Altersversorgung für die Westfrau immer noch der Ehemann ist. Ne? Und das natürlich Armutsrisiko, die Scheidung bedeutet, ist schon etwas zynisch oder also schon fast mehr bezweifelnd gesagt, dass also die Frau sich doch so abhängig machen muss vom Mann. Also ich finde das unmöglich, was für Situationen halt hier in diesem Land halt herrschen. Und das wird mir Ende dieses Jahres passieren, weil ich dann nämlich endlich bei Jan Schied hat, die Rente zu beantragen. Ich jetzt kann ja schon längst machen, wollte es aber irgendwie halt noch nicht. Und weil ich es aber Ende des Jahres jetzt dann doch mache, und dann kann ich natürlich dann gleich zum Sozialamt durchspannen, weil ich dann halt in die Ergänzung und sicher im Alter halt gehen muss. Ne? Und die nimmt halt immer zu, die Empfänger von Grundsicherung im Alter, also die, wenn zum Sozialamt, wenn die Rente hinterfällt, dann nimmt das immer mehr zu. Wir sind hier, tun wir uns auf das Rode mal ein bisschen beschränken, für die, von 2005, 343.000 Menschen waren es damals, in 2015 war das dann schon eine Steigerung von 49% innerhalb von 10 Jahren, wo halt dementsprechend halt auch Menschen immer mehr von Grundsicherung im Alter halt räumen. Und nach der Agenda habe ich vorhin gesagt, gerade nach den Reformen, Arbeitnehmer tragen die größte Last. Wir haben hier den Arbeitgeberanteil auf der linken Seite von 11% und der Arbeitnehmeranteil durch die gesetzliche Rentenversicherung ebenfalls 11%, aber durch die Riester-Rente ist halt dieser Anteil von der privaten Altersverzahlung mittlerweile um 4% steht da, also maximal. Und unten steht dann halt, durch die Rentenreform wird der Regelbeitragssatz begrenzt auf 2030 maximal 22% betragen. Die Beschäftigten sollen zugleich selbst privat vorsorgen, jedoch steigt ihre Gesamtbelastung, während die Arbeitgeber bei ihrer relativen Entlastung sind. Achim und ich haben mal Doris Barnett gefragt, bei einer Veranstaltung schon ewig her. Ne? Doris Barnett ist Landtagsabgeordnete, ist aus Ludwigshafen der SPD. Wir haben sie damals, war glaube ich kurz vor der Einführung von Hartz IV, ich weiß gar nicht wie genau, so in dem Dreh rum, haben wir sie gefragt, wie soll eigentlich ein Erwerbsloser Riester, wie soll er sich das eigentlich leisten? Und hat sie gesagt, ja, das ist für euch der Erwerbslose sogar nicht vorgesehen. Da kann ich nur sagen, wenn ich schon danke, das wäre die Offenheit. Ne? Das geht also im Prinzip eigentlich gar nicht. Ne? Und wir sehen halt hier halt auch die Umverteilung zu Lasten der Löhne und Renten. Ne? Dass man halt hier in der blaue die Unternehmens- und Vermögenseinkommen haben, die wohl permanent gestiegen sind, dann 2008, ich mache das mal ein bisschen deutlicher, 2008 im Rahmen der Krise mal leicht gesunken sind und dann aber wieder steil nach oben hin, weil man muss halt dabei zu, was man jetzt sich dazu sah, dass mit dem Niedriglohnsektor, ich komme mal gleich zu dem Begriff Produktivität, durch den Niedriglohnsektor aus meiner Sicht, und da stehe ich aber die Diskussion nachher dazu, mit Hartz IV, ein Wirtschaftskrieg gegen Südeuropa geführt wird, vor allem gegen Griechenland. Ja. Und die Produktivität, die Gewinne sind dementsprechend auch wieder dann gestiegen. Und wir sehen hier 131,9%, während die Löhne und Gehälter der Beschäftigten dementsprechend immer weiter abgehängt sind. Hier haben wir dann 2011 an die Äufung für Mindestlohn, wurde ich wahrscheinlich ein bisschen ausgewirkt, dann 2000. Wann ist der Mindestlohn wieder eingeführt? Ach, ich helfe mir gerade. 15, Entschuldigung. Ja. Wo er doppelt ein bisschen angestiegen ist. Das hat wahrscheinlich nur mit der Effekt mit zu tun. Dass der Mindestlohn aber natürlich nicht zum Leben reicht, ist vollkommen klar. Also wer ein bisschen recht daran weiß das. Und wenn der Mindestlohn nicht zum Leben reicht, wie soll dann die Rente zum Leben reichen? Das muss man dann echt mal jemand erklären. Jo. Und das sieht man dann, als der durchschnittliche Rententeilbetrag natürlich dann auch gesunken ist, ist doch klar. wenn dementsprechend hat nichts euch bezahlt, die Löhne, Gehälter nicht entsprechend steigen, kann natürlich auch nicht weiter in die Rente euch bezahlt werden. Und somit ist das Renteniveau dementsprechend halt auch gesunken. Wir sehen hier das 2015 um fast minus 10% und soll nochmal abgesenkt werden bis 2030. Und das ist eine einzige Katastrophe, was du dementsprechend auf uns zukommt, wenn der mit euch halt geboten hat. So. Wird es zu viel verlangt oder soll ich weitermachen? Soll ich noch ein bisschen weitermachen? Okay. Dann machen wir, okay, gut, wie der wollt. Jung gegen alt, ne? Kommen wir jetzt zu dem Thema, wie halt so diese Demografielüge, ist aus meiner die Demografie halt auch benutzt wird von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist eine sehr wichtige neoliberale Think Tank, von Gesamtmetall gegründet. Carnegie sehr selbst hat dafür gesorgt, dass diese Institution mit über 7 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet wird, um dementsprechend neoliberale Propaganda zu betreiben. Hier habe ich jetzt Zitate rausgesucht. Mit dem Mauerfall haben wir auch die Abrissbirne gegen den Sozialstaat in Position gebracht. Hartz V bis Hartz VII werden demnächst folgen. Es ist Klassenkampf und es ist gut so, dass der Gegner auf der anderen Seite kaum noch wahrnehmbar ist. Da ist uns ziemlich alle gemeint. Gehe ich mal davon aus, hier in dem Raum. Die Gewerkschaften sind damit gemeint. Die Wohlfahrtsverbände sind damit gemeint. Gesagt hat das kein geringer als Rogowski, Arbeitgeberpräsident. Ne? Und zwar am 17.12.2004 auf dem Fernsehsender Phoenix. Hier ist diese, das habe ich letztes Jahr im Mai, ich habe da gerade zufällig ein Seminar in Mosbach verwertet, hin zu der Erwerbsloseseminar. Und habe da meist beim Frühstück ist diese ganzzeitliche Anzeige gesehen in der Süddeutschen Zeitung, du zahlst. Ne? Das ist von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft entworfen und soll halt diese Demografielüge dementsprechend halt, wie soll ich sagen, dementsprechend salonfähig machen, dass also tatsächlich die Jungen dafür zahlen müssen, wenn die alle das dementsprechend vernünftige Rente kriegen. Nichts anderes ist damit gemeint. Und der Unne steht da, jetzt habe ich mal Brille dabei. Liebe Jungwähler und Jungwähler, die große Koalition entscheidet über die Zukunft der Rente. Sie wird zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode teure Wahlgeschenke machen. Egal ob Haltelinie beim Rentenniveau, Auswertung der Mütterrente, Angleichung der Ostrente oder Lebensleistungsrente. Die Rechnung zahlt immer ihr. Das ist nicht fair. Das ist die Propaganda der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft für Jung gegen Alt ausgespielt werden soll. Wir haben aber die Situation, dass die Arbeitszeit tatsächlich hier sinkt. Ich bin ja auch die Arbeitszeit verkürzt bei vollem Lohnaustausch und vor allem, was die Gewerkschaften oft versäumt haben, in ihre Tarifverträge reinzuschreiben, vor allem die IG Metall. Ich hoffe, dass es diesmal besser macht, wenn es Tarifauseinandersetzung führt. Nämlich auch bei vollem Personalaustausch, dass nicht zur Arbeitsverdichtung kommt. Ne? Wachsender Reichtum bei sinkender Arbeitszeit bedeutet, dass also trotz sinkende Arbeitszeit besser verdient wird. Ne? Besser verdient wird, ja, reicht natürlich nicht aus, was man hätte, das sehe ich auch so. Aber es ist tatsächlich besser verdient, denn es hat einen Grund. Warum Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, mehr Löhne. Das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, mehr natürlich. Löhne. Ja, natürlich. Besser verdient, die Unternehmer. Ja, natürlich, aber das kommt, trotzdem sind die Chefs, das müssen wir gleich mit der Produktivität, da komme ich schon gleich dazu. Natürlich ist es richtig, Achim. Und deswegen haben wir hier die Situation, dass 1955 haben wir die Möglichkeit, war die Situation so, dass 2, 4, 6 Rentner, also 6 erwerbstätige, Entschuldigung, für einen Rentner dementsprechend Euro bezahlt haben. In 2030 ist die Situation, und das ist genau das, was die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagt, dass zwei Beschäftigte einen Rentner finanzieren, wenn das wird nicht gehen. Ne? Diese Alterung ist aber halt nichts Neues. Sondern wir haben hier die Situation, dass wir seit 1871, da haben wir noch eine Kriegskarte, Deutschland, Frankreich, ne? das dementsprechend immer weiter gesunken ist, bis auf 2010, ist es mal kurz gestiegen, ist es immer wieder gesunken. Und wir haben dann auch die Situation, dass eine Person, ab 65 Jahren kommen immer weniger Personen, und trotzdem hat es immer funktioniert. Und es hat ja einen Grund, warum das immer funktioniert hat. Nur will ich jetzt auf euch gehen. Weil die Produktivität die Demografie schlägt. Das heißt, aufgrund von Einrichtung von moderner Maschine, dass immer zwar weniger, immer weniger Menschen für einen Rentner bezahlen müssen, aber dass die Produktivität dementsprechend nichts anderes dazu bedeutet, als dass also durchaus die Rente gesichert wird, wenn dieser Produktivitätszuschlag. Wenn dieser Produktivitätszuschlag natürlich in Form von Löhne und Gehälter nach unten weitergegeben wird. Nur dann funktioniert das. Das heißt, dass dann dementsprechend auch genug in die Rentenkasse EU geführt wird. Wenn ich mal die Diskussion im Rahmen der Agenda-Politik angucke. In der Agenda-Politik hat es so geheißen, wer die Lohnnebenkosten sind so hoch, hat es immer wieder geheißen. Die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Und deswegen müssen die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass Lohnnebenkosten nichts anderes sind als wie Lohnkosten. Nur in Deutschland bedeuten Lohnnebenkosten. Mein Daumen, jetzt muss ich mich echt mal sammeln. Wir haben in Deutschland, hieß es, die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Aber Lohnnebenkosten ist allein schon ein falscher Begriff, weil in Frankreich oder in unseren Nachbarländern, wie die Benelux-Staaten beispielsweise, oder auch Frankreich, sind Lohnnebenkosten nichts anderes wie Lohnkosten. Das war buchhalterisch getrennt, das macht auch Sinn. Aber es sind Lohnkosten. Nur in der neoliberalen Propaganda hier in Deutschland hieß es, die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Und es hieß, lieber Gerhard Schröder, senkt die Lohnnebenkosten. Deswegen ist auch die Parität innerhalb der Krankenversicherung abgeschafft worden. Und deswegen haben wir auch die Situation gehabt, dass die Privatisierung innerhalb der Rentenversicherung vorangetrieben wurde. Und das heißt also nichts anderes, als dass also die Kapitalseite sagt, wenn sie sagt, die Lohnnebenkosten sind so, dass die Lohnkosten zu hoch sind. Und dass die Lohnkosten gesenkt werden. Und darum geht es eigentlich im Prinzip und nichts anderes. Und hier steht ganz klar, das ist eine Verdi-Broschüre, selbst unter pessimistischen Annahmen führt der demografische Wandel in Deutschland nicht zu einem schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das heißt, dass also durchaus die Rente finanzierbar ist, auch 2030 und 2060. Zumal niemand von der Demagoge muss sagen, das ist also, es wäre halt so, dass also die Lohnnebenkosten nicht mehr zu bezahlen sind. Wir haben keine Glaskugeln, wir sind etwas 2060. Das ist also durchaus bezahlbar und machbar. Ja, länger arbeiten. Es wird auch gerade von dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft propagiert, dass man das Renteneintrittsalter auf 71 Jahre erhöhen soll. Vielleicht kommt irgendwann einmal das Modell Johannes Sees, das da hat bis 100 gearbeitet, hatte ich auch nicht beschwert. Ich betrete habe dieses Jahr Verdi beim Workshop vertreten mit ein paar Kollegen in der sogenannten Nationale Armutskonferenz. Das ist ein Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaft. Hat nichts mit Querfahren zu tun, will ich gleich sagen. Ist 1986 gegründet worden. Und ich habe dort auch einen Workshop geleitet. Und wir haben nachher also ab und zu mal so einen Schattenbericht zu den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung. Da habe ich mir das mal rausgeholt. Meine Mutter hat nach über 35 Jahren als Krankenschwester und zwei Kinder erziehen keine 500 Euro Rente bekommen. Sie hat geholt, als sie den Bescheid in den Händen hielt. Das ist aber natürlich halt eine Frau, die wohl Teilzeit beschäftigt war. Aber es ist der Grund, warum wir mehr Rentner und Rentner zwei Jobs gehen. Und das halt immer mehr werden. Und die Zahl der bedürftigen Senioren wird weiter steigen. In wenigen Jahren wird das Alter eines der größten Armutsrisiken hier in Deutschland sein. Ist jetzt schon zum Teil. Ich habe hier eine Folie vorbereitet, auch von dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die wo dann sagt, erwerbstätig waren von den 65 bis 74 Jahren 2014 in Großbritannien 15,9%, in Deutschland waren es immerhin 9,6% und liegt somit fast um 1% über den EU-Durchschnitt. Ja, wo sind der Edgar, der Erwin und der Karl? Die machen Minijobs, ne? Das sind jetzt Bilder, wo ihr bestimmt überall schon in dem Stadtgebiet seht. Ihr seht halt, dass also immer mehr Rentner Flaschen sammeln müssen. Und dass die Vertafelung dieser Gesellschaft halt zunimmt, finde ich also skandalös und unerträglich, das muss ich ganz einfach sagen. Das ist also die Entwicklung der Tafel von 1993 bis 2012. Ich sage es gleich, ich bin ein sehr massiver Tafelkritiker. Ich möchte es da kurz begründen, aber erst erkläre ich die Folie. Die erste Tafel in Deutschland hat sich 1993 in Berlin gegründet, eine. Dann wurde sie immer mehr ausgeweitet, wie wir hier sehen. Und hat sich dann bei 2012, wir sind mittlerweile 2018, hat sich bei 1000 stabilisiert. Die Tafel ist selber nach eigener Angabe an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt, weil die Spende halt auch momentan etwas, naja, stagnieren. Die Situation bei der Tafel ist so, dass also der Discounter, Pennymarkt, Aldi, Lidl, wie sie alle heißen, die machen sich einen guten Namen dabei, indem sie hingehen und sagen, ja, wir spenden halt, lassen die Spendequittung ausstellen. Lassen die Spendequittung ausstellen, steuerlich begünstigt dabei und sparen die Entsorgung von den Lebensmitteln. Nennen sich Ritter der Tafelrunde, geben sich alle so ehrenvolle Namen. Und die Creme de la Creme ist natürlich auch dabei, die wurde dementsprechend hausiert, geht, der spendet durch, Steuerhinterziehung macht ohne Ende, wie Boris Becker, wie Franz Beckenbauer und wie es alle heißt, Uschi Glas, wo man jetzt gerade so einfällt, durch der Stegreif, wo dementsprechend sich Spendenquittungen ausstellen lassen. Das Spenden für die Tafel ist ein reines Geschäftsmodell. Mit Hartz IV hat hier eine ganze Armutsindustrie angefangen, dementsprechend halt Fuß zu fassen. Eine ganze Armutsindustrie. Und ich finde das unerträglich. Ich bin ein massiver Tafelkritiker, bin da auch der Seite von Günter Salz von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, den würde ich sehr gut kennen. Aber ich sage halt im Gegensatz zu ihm, die Situation ist, so traurig ist es leider so, dass also innerhalb der Tafel viele Menschen Anlaufspunkte finden, wo nicht wissen, wo sie sonst hingehen können. Und für sie auch die letzte Möglichkeit, an viele Lebensmittel zu kommen. In Worms hatte man die Situation, ich war letzte Woche für meine ähnliche Vortrag für die Leitung der Linkspartei in Worms. Das ist die Situation so eskaliert, dass es da die Schlägerei auf der Tafel gab zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, wo sich um die Abfälle da gebannt. Das war letztes Jahr. Was ist die Situation hier in einem reichen Land? Und das finde ich zu kurze hier in einem reichen Land. Und das muss aufhören hier in einem reichen Land. Was die Tafel macht und was die Discounter machen, ist verwerflich aus meiner Sicht halt auch. Weil man muss es einfach sehen, ich will jetzt mal ein Beispiel machen, ich muss öfters nach Berlin und fahre dann in Wolfsburg vorbei. In Wolfsburg sehe ich VW. Da stehen Autos auf der Halte ohne Ende. Und da frage ich mich, was soll denn diese ganze Scheiße? Was soll denn der ganze Kram strafen? Ja? Und ich bin sicher, wenn ich jetzt beispielsweise bei BMW vorbeifahren will, würde ich dann die gleiche Scheiße sehen. Oder bei Obel in Rüsselsheim oder sonst wo. Ne? Ich sage es aus dem Grund, weil produziert wird im Kapitalismus nicht nach den Bedürfnissen der Menschen, sondern nach Profitmaximierung. Und genauso gehen die Discounter dementsprechend auch vor. Sie produzieren, zerstören die Umwelt dabei und sitzen das in den marktlieferndischen Preiskampf bis auf Messer, auf Kosten der Qualität und auch auf Kosten der Beschäftigten. In der Hoffnung, durch Dumpingpreise jedem anderen dementsprechende Marktanteil abzujagen. Aber diese Rechnung geht natürlich nicht auf. Deshalb bleibt der Haufen Lebensmittel übrig. Die Umwelt wird zwar zerstört, aber der Lebensmittel bleibt übrig. Aber das muss die optimale recycelt werden. Das ist dann für die Überflüssige. Und das landet dann bei der Tafel. Und die Tafel sorgt natürlich auch für Passivität der Menschen. Weil die Passivität, wo die Menschen dann erreicht, Ich sage, ich kann jetzt zur Tafel gehen, die wehren sich doch noch nicht gegen soziale Ungerechtigkeit. Es geht hier nicht um Almosen, es geht um soziale Gerechtigkeit, liebe Menschen. Darum muss es gehen. Und deshalb bin ich halt ein massiver Tafelkritiker. Sie haben ja momentan keine Möglichkeit, dieses System der Tafel oder diese Armutsindustrie abzuschaffen, solange die Menschen sich nicht selber wehren tun. Ich habe bei dem Treffen Menschen mit Armutserfahrung, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, 2015 in Kreuz eine unheimliche Erlebnis gehabt, als von der Bad Kreuznacher Tafel zwei Frauen bei mir im Workshop auftauchten, die wo gar nicht wussten, was sie hier so genau sollten. Obwohl der Workshop von mir klar vorgestellt war, es geht um den Beteiligungsprozess der Sozialministerin. Ne? Und dieses Punkteprogramm zur Prävention und Bekämpfung von Armut, das war mein Workshop. Die dachten aber, weil sie ein bisschen später kamen, dass bei mir im Workshop, die kamen von Bad Kreuznacher Tafel, die waren nicht ehrenamtlich tätig. Und danach haben sich auch mit Lebensmitteln von der Tafel bedient und haben dort dann gesagt, dass ich wenig stehen könnte, was ich hier soll. Und die dachten allen Ernstes, ich würde jetzt hier Kochrezepte verraten, wie sich arme Menschen am besten mit wenig Geld über die Hunde kommen. Und sagen, wir können eh nichts ändern, wir sind arm, es wird immer so bleiben. Und fertig. Da hat also der Schmidt Sprache verschlagen, wie weit also diese Sache, dieser Gedanke schon in dieser Gesellschaft verankert ist, dass man sowieso nichts mehr machen kann. Weil das möchte ich hier nicht, dass wir einen Sozialstaat haben wie im Mittelalter, wo der heilige Rochus Almosen an Bedürftige verteilt. Das kann nicht sein, ich sage es nochmal, es geht um soziale Gerechtigkeit, dafür müssen wir kämpfen, alle. Und nicht um Almosen. Wir haben jetzt die Ritter der Tafel, Flyer von der Lurcher Tafel, das sind nur in Bayern. Ja, die Reichtum und Ungleichheit, ich habe gesagt, dass der Reichtum- und Armutsbericht der Bundesregierung heute Abend nicht zu schaffen ist. Trotzdem ein Zitat, so raus, so rat jetzt schon. Die Summe aller Netto-Gesamtvermögen in Deutschland betrug im Jahr 2013 nach den Daten der Einkommens- und Power-Stichprobe. Kurz Erklärung, die Daten sind natürlich immer ein paar Jahre hinten dran, ne? Das muss man einfach sehen, weil die jetzt so einfach zu ermitteln sind. Und die Einkommens- und Power-Stichprobe, das ist natürlich halt auch ein Mittel, wie beispielsweise die turnusgemäße Erhöhung des Hartz-Regelsatzes dementsprechend berechnet wird. Also 4,5 Millionen Dollar, das heißt, jeder Haushalt hier in Deutschland hat 123.000 Euro zur Verfügung. Ich gehe mal davon aus, das hat jeder hier, wo im Raum ist, hat es zur Verfügung. Wenn es keiner hat, soll die Hand heben. Und so weiter und so fort. Und das ist im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung auf Seite 17 vermerkt. Es ist erstaunlich, in diesem Armuts- und Reichtumsbericht zu finden an der Zahl, dass wenn ich uns mal ein bisschen was, der über Reichtum steht, normalerweise muss ich durchsuchen. Das finde ich in der Regel kaum, weil, und wenn du dann fragst, ja wieso ist das eigentlich nicht veröffentlicht, dann heißt es, stopp, das kann man so nicht sagen, wegen Steuergeheimnis. In Rheinland-Pfalz, schauen wir uns das mal an, das ist ganz interessant, habe ich vom Professor Feig, habe ich das Folie gekriegt, der das mal mit arithmetisch ermittelt hat, wie groß, das sieht ohne hier das Medianeinkommen, die 60%, oh, Entschuldigung, das war ein Fehler, alle beide, bin ich nochmal zurück. Jetzt habe ich was falsch gemacht. So, jetzt bin ich wieder auf Kurs, ja. Wir sehen unten hier das Medianeinkommen, hier, wie groß das da ist. Das ist ungefähr, naja, 2 Meter würde ich sagen. Ne? Aber der Reichsverwalter an Felsen hat eine Größe von 35,5 Meter. Ne? Das ist also schon ein kleiner Unterschied. Und der reichste Deutsche von 201 Meter. Ne? Wir wissen aber nicht präzise, ich habe gefragt, wer ist dann das, wenn der Reich das. Es wird vermutet, dass es natürlich einer von den Albrecht-Brüdern ist oder einer von den Schwarz-Brüdern, aber wir wissen es nicht genau. Ne? Und die Mindestsicherungsquote nehmen halt hier dementsprechend halt auf der anderen Seite zu. Wir sehen hier Rheinland-Pfalz. Mindestsicherung habe ich vorhin schon erklärt. In 2014 7,2%, in Deutschland 9,3%. Da kommen natürlich Städte dazu wie Berlin, wie Bremen, wo die Armut extrem hoch ist, natürlich auch im Osten der Republik. Aber vor allem Berlin und Bremen. Hier kann man dann gucken, wie es in Rheinland-Pfalz aussieht. Wir bleiben mal bei Kaiserslautern. Das ist halt relativ dunkelrot. Das heißt also, ein relativ großer Spielraum zwischen 29%, aber ich weiß, in Kaiserslautern steht es ja dementsprechend 30%. Das kann man, denke ich, mal ein bisschen überspringen. Ja, was halt die Energiearmut hier in diesem Land angeht, die nimmt nämlich immer mehr zu. Das finde ich noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten in 2012, 2013 bundesweit, und die Tendenz ist wirklich steigend, 37.000 Stromsperre in Deutschland, von einem Kaiserslautern 700. Das ging damals durch die Rheinpfalz. Das finde ich auch katastrophal, wenn hier die Dunkelziffer, männliche zynisch, die Dunkelziffer selber weiß ich nicht. Ja, Reichtum und Ungleichheit, Anteil der Reichen 10%, wuchs seit den 80er Jahren mal ein Drittel auf 40% am gesamten erwirtschafteten Volkseinkommen. Und die untere Hälfte hat nur noch 17% des Volkseinkommens, das heißt, die Ungleichheit wird immer mehr zunehmen. Jetzt habe ich aus dem Weltungleichheitsbericht vom 15. Januar diesem Jahr, also recht total aktuelle Zahlen, was ich hier bieten kann. Und soll man noch ein Lied machen, also wie ihr wollt. Oder mache ich weiter. Weitermachen. Hallo, hab gut. Das hat natürlich alles seine Gründe. Wir sehen hier die Entwicklung der Lohnquote von 1991 bis 2015. Ist also die Anteil am Volkseinkommen ist dementsprechend reallohnmäßig gesunken. Um ungefähr 2%. Und wir haben hier Rekord beim Exportüberschuss gleichzeitig erreicht aufgrund von hoher Produktivität. Weil die Produktivität rechnet sich nach den Lohnstückkosten aus. Das bedeutet also, dass wir halt hier durch die Euro-Einführung dementsprechend halt in Deutschland halt so einen Überschuss entwickeln konnten, was natürlich also der Überschuss der einen ist, ist ähnlich wie bei Reichtum der Armut, was der Reichtum der einen ist, der Armut der anderen ist, der Überschuss der einen ist, dementsprechend das Problem der anderen. Und das hat sich natürlich nach der Agenda-Politik Hartz IV dementsprechend nochmal verschärft und selbst innerhalb der Krise hat sich das relativ stabil gehalten. Nee, das kann nicht stimmen, Euro einführen. Was? War 2002 oder was? Bei 94? Ich meine, was nochmal? Ich verstehe es nicht ganz. Euro einführen, was? 2002, oh, ist das falsch. Als Verrechnungseinheit der EQ, ECB. Also EQ, das kann ich sehen, ja. Genau, ja. Ja, richtig. Und Steuerpolitik, weil ich halt oben den Großmann nochmal kurz erwähne. Wir haben hier Steuergeschenke für Reiche, die wurden dementsprechend halt so, wie ihr sieht. Und was die entgangene Steuereinnahme sieht man 2014 16,3 Milliarden Euro. Also die Quelle des Statistisches Bundesamt, also seriöse Quelle, 16,3 Milliarden Euro. Dann kommt es natürlich zu sogenannten kommunalen Investitionsbedarf. Wir nennen es auch Investitionsstau. Und ich sehe, dass die Conny von der Schule da ist. Das ist dann also über die Schule in 2017 ein Investitionsstau von 32,8 Milliarden Euro. Das ist ja nicht schlecht. Ne? Also aus meiner Sicht katastrophale Zustände, wo durch halt genau durch entgangene Steuermaßnahmen dementsprechend auch die Kommunen immer klammer werden. Und was das führt, werde ich dann später noch was dazu sagen. Diese Folie habe ich halt wieder frisch reingekriegt. Also die ist top aktuell, die kam vor so gegen 4 Uhr bei mir an. Was die KOKO-Verhandlungen dementsprechend eingeführt hat, also bisher gebracht hat, gerade was die jährlichen Investitionsbedarfe sind, sehen wir auf der linken Seite hier 12,0 Milliarden, die wo also dementsprechend halt durch sein sollen für die Pflege, was halt auch ein großes Problem darstellt. Gibt es aber das Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD 1,0 Milliarden Euro ist da vorgesehen. Das heißt also, es ist eine Unterlegung von 11 Milliarden Euro. Das kam, wie gesagt, heute Nachmittag ganz frisch bei mir an, von Berlin. Und da kommen natürlich bei solchen Situationen halt auch solche Sachen vor, dass man halt dann plötzlich da steht und Schwimmbäder machen zu, weil die Kommunen völlig unterfinanziert sind. Auch Kaiserslautern ist eine von den höchsten schulischen Städte pro Kopf in Deutschland. Das sollte man nicht vergessen da dabei. Und er macht also ein bisschen was. Ich möchte ein kleines Zwischenfazit machen, aber ich bin da, denke ich, so bis 3.9 fertig durch. Erstens hat unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder vollzogene Teilpilotation der Renten zu einer enormen Stärkung der Regierungswirtschaft und auf der anderen Seite zu einem Sinkflug der Rente geführt. Das ist Fakt. Ist die ebenfalls von SPD und Grünen ins Werk gesetzte Steuerreform 2000 zu nennen, die habe ich vorhin kurz gezeigt, die wohlhabend entlastete und den öffentlichen Haushalt enorme Ausfälle bescherte. In den Jahren 2001 bis 2005 liegen die jährlichen reformbedingten Einnahmeausfälle bei 24 bis 43 Milliarden Euro, was zwischen 1-2% des damaligen, wohlgemerkt damaligen, Bruttoinlandsprodukts beträgt. Leider nimmt die gesellschaftliche Ungleichheit und Armut zu. Den öffentlichen Kassen fehlt das Geld für notwendige Infrastrukturinvestitionen. Drittens hat die grundgesetzliche Verankerung der Schuldenbremse, das kommt ja noch dazu, dass übrigens was Schuldenbremse angeht, wenn ich nachher den Werbeblock euch halte, weil ich noch was kurz zu sagen bei der Veranstaltung, was ich demnächst noch am 2. März mache, die angespannte Finanzlage weiter verschärft. Seit 2009 müssen Bund und Länder einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen und 2011 drückte Deutschland die Länder der Europäischen Union mit dem EU-Fiskalpakt eine analoge Regelung auf. Das heißt also, dieser ganze Mist ist halt auch beispielsweise noch Griechenland dementsprechend aufgedrückt wird und die müssen dann wirklich Bude ohne Ende sterben Leute. Das verhungern Leute oder werden medizinisch nicht versorgt. Das muss man sich klar machen. Die staatlich forcierte Unterfinanzierung öffentlicher Haushalte dient nun als Begründung für die Notwendigkeit, das ist so genau das perfide, private Investoren in die Finanzierung öffentlicher Infrastruktur einzubinden. Das ist unfassbar. Und dann frage ich mich natürlich, ich habe dann so eine Kreislaufmauer gemacht, ich lasse es mal gerade stehen, das könnt ihr vielleicht selber lesen, ich muss das so nicht immer vorlesen, und frage mich dann Politik für wen. Das frage ich mich dann durchaus. Soll ich weitermachen oder machen wir weiter? Mucke? Genau. Weil das wird nämlich spannend. Das kommt nämlich zum Neoliberalismus. Da muss ich so mal fragen, wer muss denn zum Bus oder Zug oder sowas? Machen wir noch ein Lied und dann. Alles klar. Ja dann im Oberraum aufbauen. Alles klar, natürlich. Ich bin da jetzt mal ein Bier holen. Ich mache ein Bier, dann rein. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Das ist auch viel Material. Schnell. Jeder wird immer der Stelle. Was? Kohle gewonnen. Die können euch da gern holen. Was wollt ihr denn machen? Was soll man machen? Okay. Ich brauche nur zweimal. Ich habe keine Idee, ich weiß nicht. Imagine spielen, alle singen mit, wir sind der Frau und nur den letzten Spruch ohne Rap. vielen Dank für die Einladung. Wir danken euch. Einen richtig coolen Abend und sehr informativ. Wir bedanken uns bei euch und wir sehen uns hier dann spätestens bei der nächsten Fahrt. Alles klar. Ich nehme mein Bier mit rüber in den Salon und wir gehen jetzt kurz zum Baumhaus. Ahmad aus Damaskus und die zwei anderen Iraner sind draußen und die rauchen. Michael aus Kazakhstan. Bin hier geboren. Also, kurz umbauen. Danke, Sandy, wir hauen mal. Vielen Dank, Herr Reich. Gib uns noch eine Minute. Okay, ciao, vielen Dank auch nochmal. So, wenn jetzt langsam wieder Ruhe eingekehrt ist, mache ich dann halt weiter, dass es nicht ganz zu spät wird. Es ging ja einiges, auch die Woche nochmal durch die Medien Oxfam, hat ja auch neue Untersuchungen dementsprechend über die Ungleichheit und die Vermögensverteilung hier auf diesem Planeten dementsprechend zur Verfügung gestellt. Ich muss zugeben, ich habe die noch nicht aktualisiert, ich habe die noch von 2015, 2016, aber das sagt trotzdem Ben, da hat sich schon nichts geändert, es sei denn, es ist noch schlimmer, boah, ich habe das jetzt nicht überprüft, tut mir leid, dass 0,7% der Weltbevölkerung einen Anteil am Weltvermögen von 45,6% haben, während der Anteil am Weltvermögen von 2,4% 73,2% der Bevölkerung haben. Das sagt halt auch aus, wie es hier in diesem Planet, auf dieser Welt aussieht. Und das sind halt ja alles Gründe und Ursachen, warum diese Sachen so sind, wie sie sind. Natürlich hat es immer halt innerhalb des kapitalistischen Systems Ungleichheit gibt. Aber die hat enorm zugenommen. Das hat Gründe. Und es ist durchaus halt auch Möglichkeiten, da will ich kurz einen Exkurs machen, was das für Auswirkungen hat. Was die globale Folgen von dieser Ungleichheit halt auch sind, die wohl natürlich auch mit der Auswirkung haben für das Wahlverhalten hier in Deutschland, von was wir in der Bundestagswahl erlebt haben. Wir haben diese Zahlen, wo jetzt kommen, die habe ich zum Teil von der Weltgesundheitsorganisation und die habe ich zum Teil von der International Labour Organization, die ILO, dass 850 Millionen Menschen auf diesem Planeten hungern. Diese Zahl, 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das ist also relativ bekannt. Aber dass 40 Millionen Menschen in moderner Sklaverei leben, das ist, denke ich, weniger bekannt. Dass 152 Millionen Kinder auf diesem Planeten arbeiten müssen. Dass die Zahl der Länder, in denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer körperlicher Gewalt und Drogen ausgesetzt, sich erhöht hat. Und dass in 59 Ländern Angriffe auf Gewerkschaftsmitglieder dokumentiert und die Angst überall um Arbeitsplätze und die Löhne halt wächst. Aus meiner Sicht ist das Ergebnis einer neoliberalen Politik, die wohl irgendwann mal angefangen hat. Und ich will versuchen, mache das jetzt das zweite Mal, ich war vor anderthalb Wochen in Worms, habe das dort gemacht, auf Einladung der Linkspartei. Ich möchte jetzt gerne mal in Kaiserslautern machen, was die Überlegung ich mir da gemacht habe. Was ist eigentlich Neoliberalismus, wer kommt das Ganze, wenn ich das mal sage, der Scheiße eigentlich her. Wir sehen hier links Adam Smith, das ist ein Vordenker des Neoliberalismus. Ich kenne auch einen Engländer nennen, wie beispielsweise Ricardo. Habe aber Adam Smith herausgesucht, der ist ein Schotte, der wohl schon im 17. und 18. Jahrhundert gesagt hat, Staat geht vor Privat geht vor Staat, ist ein Vordenker des Neoliberalismus. Und jetzt auf der rechten Seite sehen wir halt Friedrich von Hayek, ein Österreicher, der wo also lange Jahre Vorsitzender war der Montpellier Société. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil Achim, kannst du mich da korrigieren? Montpellier, ich kann das, bin auch kein Franzose, kann nicht Französisch. Der, wo das also gemacht hat, ist also, ist 1947 gegründet worden und hat zur Aufgabe gehabt, sich wieder zu etablieren nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man dementsprechend halt wirtschaftliches Gedankengut im Rahmen des Kapitals durchsetzen kann. Es gab hier vor einigen Monaten eine hervorragende Sendung zu diesem neoliberalen Think Tank von der Anstalt, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, wo das genauer darauf eingegangen wird. Aber hier ist eigentlich ein Knotenpunkt der Vernetzung von allen neoliberalen Think Tanks, die es weltweit gibt. Die wo versuchen halt genau dieses Gedankengut, was ich versuche jetzt drüber zu bringen, warum das eigentlich so passiert ist, dementsprechend auch koordiniert hat. Und da gab es natürlich verschiedene historische Sachen, wie der Neoliberalismus sich halt hier in der Gesellschaft verankert hat. Die haben, was ich jetzt aufzähle, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich zähle dir auch erstmal auf und will dir dann erklären, was da dahinter steckt. Wir haben 1973 die Ölpreiskrise, die wo fälschlicherweise immer Ölkrise genannt wird. Es war keine Ölkrise, sondern eine Ölpreiskrise. Wir haben 1973 den faschistischen Militärputsch in Chile. Auch 1973, 74, da gehen die Geister ein bisschen auseinander. Das ist das Sammel vom System von Bretton Woods. Ich zähle das, wie gemerkt, erstmal auf und erkläre das dann gern. 1982, das Papier von Otto Graf Lambsdorff. 1984, der Bergarbeiterstreik in Großbritannien. 1998, Schröder Blair Papier. Das war für mich so die entscheidende Stufe, der Neoliberalismus hier in Deutschland vor allem und in Europa, aber auch weltweit dementsprechend zu etablieren. Wir sehen hier Milton Friedman. Milton Friedman, übrigens der Erfinder des bedingungslosen Grundeinkommens, falls ihr es noch nicht wissen sollt. Da wo ähnlich wie Götz Werner gesagt hat, Götz Werner auch ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, ist der Chef von Drogeriemarkt. Der wo gesagt, Götz Werner hat gesagt, mein Unternehmen ist dafür, Profite zu machen. Zitat Götz Werner. Milton Friedman hat es so ausgedrückt, die soziale Verantwortung der Wirtschaft ist es, ihre Profite zu vergrößern. So. Milton Friedman war lange Jahre Vorsitzender der Montpellier Société. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es. Und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Chicago gewesen und Mentor von den sogenannten Chicago Boys. Die Chicago Boys war ein Sammelsurium von chilenischen Wirtschaftswissenschaftlern oder Studenten der Wirtschaftswissenschaft an der Universität von Chicago, aber auch in anderen Universitäten weltweit waren die zerstreut. Das ist ganz wichtig, das jetzt sich zu merken, was die nämlich gemacht haben. Als 1973 ist der an die Regierung gekommen, Salvador Allende, und zwar im demokratisch gewählten Sozialist, der nichts anderes gemacht hat, als zuallererst die Kupferbergwerke in Chile zu verstaatlichen, die vorher in voller Hand von der US-amerikanischen Konzerne war. Und das war natürlich dann im Auge der US-amerikanischen Konzerne, weil sie können ihre soziale Verantwortung irgendwie wahrnehmen. Was Milton Friedman gesagt hat. Also hat man einen faschistischen Militärputsch organisiert, und zwar mit Unterstützung der CIA, die das finanziert hat und logistisch dementsprechend ausgehandelt hat. Wer es nicht glaubt, Chef Kornblum frage. Chef Kornblum war damals Botschafter in Santiago de Chile für die USA und lange Jahre Botschafter für die USA in Berlin. Und lebt heute noch in Berlin. Er hat in Interviews ganz offen gesagt, die CIA hat es so auch gestanden, die CIA hat diesen Militärputsch, diesen blutigen Militärputsch in Chile finanziert und mitorganisiert. Es gab Tausende von Toten, Tausende von Verhaftungen, Folterungen, vor allem hat sich die Colonia Dignidad dort dementsprechend halt hervorgetan. Es war eine deutsche Kolonie von ehemaligen Nazis, oder noch Nazis besser gesagt, die wurden mit Hilfe des Vatikans über die Radelinie, Radekanal hatte ich es glaube ich damals genannt, von Europa nach Südamerika, den wir flüchten konnten. Hat ihn weggeputscht und hatte vor denen eingesetzt, General Augusto Pinochet, und hatte bis 1989 das Land dementsprechend blutig und unterdrückt und beherrscht. Die Chicago Boys, unter Führung von Milton Friedman, haben die ganze öffentlich-private Daseinsvorsorge privatisiert. Und war eigentlich nichts anderes als ein Testballon von dem, was wir heute Neoliberalismus nennen, was wir heute an Privatisierung haben, hier in Deutschland überall. Das war der Testballon, 1973 in Chile. Es war eine schöne Zeit, auch 1973 hier in Deutschland. Kein Feinstaub, keine Autos auf der Straße. Wir haben damals halt auch hier in Kaiserslautern auf der Hauptstraße haben wir dementsprechend Autoschiebe gemacht, Wettrennen. Da war damals noch jung, gute Konditionstraining war das. Es war einfach toll. Was war aber der Hintergrund von dieser ganzen Sache? Der Hintergrund von dieser ganzen Sache war kein anderer als der, dass die arabischen Länder gesagt haben, ja, der Ölpreis ist viel zu niedrig, wir schließen uns zusammen. Und haben ein sogenanntes OPEC-Kartell damals gegründet. Ne? Und haben dementsprechend halt die westlichen Staaten durchaus massiv unter Druck gesetzt. Es gab damals schon Diskussionen, vor allem innerhalb der USA, dass man dementsprechend auch militärisch in der arabischen Welt intervenieren soll, um dann uns zu zeigen, wem das Öl eigentlich wirklich gehört. Soweit ist es aber dann doch nicht gekommen, sondern ist es gelungen, einzelne Staaten in Arabien, also von Erdöl exportierenden Staaten aus dem OPEC-Kartell rauszubrechen. Und wenn der E-Staat rausbricht, brechen die anderen dann alles zusammen. Das war damals die Zeit, wo die ganzen Rohstoffkartelle gegründet wurden, so das Kupferkartell, was es alles gab. Und wenn es der westliche Staat gelungen ist, E-Kartell rauszubrechen, sind die dann zusammengekommen wie so Karte. Aber durch diesen Ölpreisverfall hat es ja einen Grund gehabt halt auch. Der Ölpreis wird damals, wird er heute übrigens noch, auch in Dollar messen. Ne? Und der Welthandel grundsätzlich hat so viel Dollars gebraucht, dass der Gegenwert an Gold, was die USA in Fort Knox in den USA gehabt hat, dementsprechend das nicht mehr gedeckt hat. Und es gab damals auch, das heißt also, es mussten andere Länder dementsprechend den Dollar aufkaufen, um den Dollar zu stützen, dass er verfallt. Dann wird die ganze Weltwirtschaft zusammengebrochen. Und es gab damals auch den Witz, was ist der höchste Berg in Deutschland? Für die, das saß, ist die Zugspitze. Aber der Witz war der, dass Gäse hat, ist der Dollarberg in Frankfurt. Weil die Deutsche Bundesbank dementsprechend den Dollar aufgekauft hat, ohne Ende den Dollar zu stützen. Das war sehr wichtig innerhalb des Rahmens, damit die Weltwirtschaft nicht so kollabiert ist. Es ist ein bisschen kompliziert, weil da sehr viel in die Ökonomie geht. Das muss ich eigentlich viel, viel weiter erklären. Aber ich will das auf kürzester Zeit jetzt einfach mal so lassen. Dann war natürlich das Otto Graf Lambsdorff Papier und dann ist das System von Bretton Woods auch abgeschafft worden. Das ist doch ganz wichtig. Das System von Bretton Woods war ein System, das 1947 in den USA, in Bretton Woods, ich glaube in Massachusetts, installiert war, die sogenannte Nachkriegsordnung dementsprechend darstellen sollte. Das heißt, dass der Dollar die Weltleitwährung ist, an dem sich alles zu orientieren hat. Das konnte aufgrund von diesen der große Nachfrage nach dem Dollar dementsprechend mir aufrecht gehalten war. Das Otto Graf Lambsdorff Papier, mal auf Deutschland zu kommen, ist von ihm gemacht worden, wird aber auch gesagt, es war eigentlich mehr der Tietmeyer und seine Kampagne oder schlecht von der Deutschen Bundesbank, wo also klar sagt, wir müssen Sozialleistungen kürzen, wir müssen halt mit der Kürzung der Sozialleistungen halt in der Lage soll, halt dementsprechend Druck auf gesamttarifliche Lohn- und Gehaltsgefüge auszuüben. Und ist eigentlich nichts anderes als das Vorpapier von Schröder-Blair, das alle auch europaweit auszudehnen. Das sind sehr wichtige Stufen für die Einführung des neoliberalen Systems in Europa und vor allem bei uns in Deutschland. Aber es kommt jetzt noch ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir unheimlich am Herzen liegt, nämlich der Bergarbeiterstreik in England. Wir sehen ganz oben die damalige Premierministerin, heißt das in Großbritannien, die Margaret Thatcher, die als der Bergarbeiterstreik 1984, 85 dann losging, da ging er insgesamt ein Jahr, sehr große außenpolitische Erfolge erzielt hat, indem er halt den Falklandkrieg gewonnen hat, den Krieg gegen Argentinien, ja, der wurde ja gewonnen. Und sie hat natürlich auch gesucht, innenpolitische Erfolge zu punkten. Und es kam ihr wie gelegen, dass also, und es war natürlich auch ihr Plan, unrentable Bergarbeiter Mine innerhalb von England, vor allem von Südwales, halt auch stillzulegen. Und die wollen rentabel waren, sie wollen sie privatisieren. Das heißt, dass also die Macquarie Thatcher sich halt mit einer starken Gewerkschaft organisiert hat, nämlich mit der NUM, die National United Miners. Ne? Und die haben natürlich halt Massenproteste, weil es sollten tausende Kumpels entlassen werden. Die haben dementsprechend mobil gemacht. Ich habe damals nicht viel Geld gehabt, aber ich habe immer wieder für sie gespendet, weil halt auch die Gewerkschaft in Großbritannien das alleine stemmen gekonnt hat. Und es war eine unheimliche Solidaritätsbewegung, also meiner Meinung nach auch weltweit. Wir sind ja unten, die Frau spielt eine große Rolle. Und es gab Tode bei den Auseinandersetzungen zwischen den Kumpels, zwischen streikenden Kolleginnen und Kollegen und zwischen der Polizei. Und diese Sache wurde halt wirklich niedergeschlagen und Macquarie Thatcher hat sich durchgesetzt. Hintergrund zu dem Ganzen war aber noch eine andere. Es ging natürlich darum, energiemäßig halt mehr auf Kernenergie halt auch zu setzen, um das Atomenergieprogramm, um das Atomprogramm für Atomwaffen in Großbritannien halt auch dementsprechend auch durchzusetzen. Wer da mehr wissen will, weil Neoliberalismus heißt auch Union Busting, und es war bewusst halt damals halt auch, die Gewerkschaft hat einfach Schwäche und zerschlagen. Das ist auch weitgehend gelungen. Ich habe selber innerhalb der Verdi dann halt auch mal ein tolles Erlebnis gehabt. Als ich dann 2011 einer von den drei Delegierten aus Rheinland-Pfalz war und in Berlin an einer internationalen antifaschistischen Tagung teilnehmen konnte, man kann dann auch Graham Atkinson kennenlernen, der wohl damals führend beim Bergarbeiterstreik war in England. Gesundheit hatte ich schon sehr aufgeschlagen. Der wo also klar gesagt hat, und das fällt mir heute nicht über, der Faschismus gedeiht auf den Niederlagen der Arbeiterbewegung. Man wollte einfach damit sagen, wenn wir den Faschismus wirklich wirksam bekämpfen wollen, müssen wir halt für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Ja. Und das hat man heute in die Uhr, deshalb bin ich ja enormer Verfechter, halt die soziale Frage auf die Tagesordnung der Antifa-Politik zu setzen. Aber da stoße ich oft auf taube Ohren, das ist schade. Gut, wer mehr wissen will, es gibt einen tollen Film dazu, den habe ich auch zu Hause, der heißt Breit, einfach stolz. Ein Film über Kampf und dass Solidarität keine Einbahnstraße ist, handelt einfach nur davon, dass eine schwule Lesbengruppe, das ist wirklich passiert, ich habe das damals 1985 in der Zeitung können lesen, sogar in der Rheinpfalz hat das gestanden, das war nur so gleich, aber ich kann mich erinnern. Eine schwule Lesbengruppe aus Swing in London, wo Punks waren, im konservativen Weltbild in der damaligen Britannien nicht gepasst haben, Trouble hatten mit Polizei und Justiz und Behörde und etc., haben sich gewundert, dass sie überhaupt nicht befolgt werden. Weil die meisten Polizisten in Südwales äußerst waren, um hier den Bergarbeiterstreik niederzuschlagen. Das haben die gerafft und haben dann in England, in London, eine Spendesammlung gemacht. Und sind dann mit dem Bus der Tee gefahren und haben die Spendegelder der Bergarbeiterstreik, der gibt, die haben natürlich ausgesehen, Ohrringe in der Ohren und was weiß ich alles, ne? Und sind da dementsprechend angekommen und sind erstens mal halt, was weiß ich, ablehnend behandelt und so weiter. Und die haben sich dann angenähert, indem die dann aus dem Swing in London kamen, wie gesagt, und haben dann im schlafenden Bergarbeiterkaff einfach dann mal erstmal gezeigt, wie man Party macht und haben dann ja, und waren dann auch anerkannt. Ne? Und dann als 1985, als der Streik schon niedergeschlagen war, dann der Christopher Street Day war, sind dann die ganze Bergarbeiterstreiker gekommen und haben dann schon eine Demonstration in London aufgeschlagen. Ein ganz toller Film ist das. Ja, so kurz meine, Fight for Jobs war damals richtig. und hat bei Krusisch größte Sympathie gehabt. Und Neoliberalismus heißt auch Union Busting, das heißt Zurückgang des Staates aus möglichst allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, siehe Chile, siehe mittlerweile auch bei uns. Die Deregulierung, das heißt keine staatliche Eingriffe, der Markt regelt alles, es sei denn, es kollabiert gerade mal wieder eine Bank, dann tut man natürlich das alles sozialisieren, dann können auch die Steuerzahler davon wieder aufkommen. Ne? Privat geht vor Staat, ne? Das heißt, haben wir vorhin gehabt bei der Rente, wenn die Rente nicht reicht, tut ich doch privat versichern. Union Busting, habe ich schon erwähnt. Und dann die Individualisierung, du sollst selber für dich verantwortlich sein, der Staat braucht sich um gar nichts mehr zu kümmern. Das heißt auch der Schlagung der Wohlfahrtsverbände, wie wir gar nicht haben. Oder sonst, oder irgendwelche Genossenschaften, die bisher nicht mal sozialistisches Vorzeichen haben. Freier Kapitalverkehr. Ja. Freihand, siehe TTIP. Oder JEFTA. Oder CETA. Freies globales Investieren, haben wir ja erlebt bei der Bankenkrise. Demokratische Regulierung, brauchen wir Markt regelt ja alles. Alle Macht den Märkten, das ist das, was die sagen. Behauptet wird, dass die Erwerbslosigkeit, wie ich so nenne, ich sage ja, ich bin zwar erwerbslos, aber nicht arbeitslos, ich habe wie immer Arbeit, wie beispielsweise hier die Vorbehaltung, habe mich die Arbeit gekostet, ich werde nur nicht dafür bezahlt, was manchmal sehr schade ist. Ne? Die Erwerbslosigkeit ist Folge von Sozialstaat, also was heißt das? Wir müssen die Sozialleistungen kürzen, um Anreize zu schaffen, auch für wenig Geld schaffen zu geben. Wirkt aber natürlich umgekehrt, das heißt das Senken der Löhne, das Senken vom Reallohn, sage ich jetzt mal, ist die Folge von dem ganzen Krams. Man hat in der Agenda 2010 den Kündigungsschutz dementsprechend halt gelockert, weil man behauptet tut, wenn der Kündigungsschutz gelockert ist, dann ist der Anreiz für Arbeitgeber da, dementsprechend auch mehr Leute einzustellen, weil wir alle dementsprechend bei Erwerb zu sind, Ermittlungshemmnis haben, ich habe auf dem Jobcenter in Kaiserslautern mal gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir ein Vermittlungshemmnis haben, sondern dass die Arbeitgeber ein Einstellungshemmnis haben. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit, auch im Hinblick auf Arbeit 4.0, dementsprechend immer zur Verfügbar zu stehen, das ist natürlich das, was wir wollen. Wenn wir uns rund um die Uhr da sein, wir müssen dementsprechend, alles soll dementsprechend uns bestimmen, die Arbeit und so weiter, wir sollen das Beste überhaupt keine Freizeit mehr haben. Steuersenkung der Gewinne. Habe ich glaube ich schon mal gehabt. Die Liberalisierung der Märkte, insbesondere der Finanzmärkte, das denke ich haben wir auch schon, das denke ich ist relativ klar so. Und das fordert natürlich raus, dass mehr spekuliert statt investiert werden. Es gibt ja tatsächlich Leute, ich glaube der Kurt Beck klappt heute noch dran. Da wo man damals in einer Talkshow, als die Agenda 2010 zur Debatte gestanden hat, hat er ja allem Ernstes gesagt, ja wenn wir aber dementsprechend Steuersenkung machen, dann muss ja was rauskommen. Ne? Ja, es ist was rausgekommen. Es ist immer mehr Geld in die internationalen Spekulationsmärkte reingeflossen und nicht in Arbeitsplätze. Ich habe vor 40 Jahren, habe ich mal, weil das 40 Jahre im Frühjahr, habe ich mein Fachabitur in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft gemacht, also verdammt lang her. Ne? Da gab es damals eine Wirtschaft, ne? Eine einzige Wirtschaft. Aber 2008 habe ich dann das erste Mal was gehört, dass es eine Realwirtschaft gibt. Und wenn es eine Realwirtschaft gibt, dann gibt es ja eine irreale Wirtschaft. Ja? Und diese irreale Wirtschaft ist diese Wirtschaft, wo dementsprechend die internationalen Finanzmärkte bedienen. Und das ist das ganze Geld hier. Da fließt dann die Mehrprofite hier, wo aufgrund von Lohndumping gemacht wird, fließt genau in diese Märkte rein. Weil wenn der Herr Ackermann sich hier stellt, und 25% Rendite verspricht. Da weiß jemand, wo sich Klebis mit Ökonomie auskennt, ich gebe mal aus, ich bilde mal euch, kenne mich ein bisschen damit aus. Der weiß jeder, dass mit, in Aufführungszeichen, mit seriösen Geschäften nicht zu erreichen ist. Ich sage ausdrücklich seriöse Geschäfte. Warum sage ich seriöse Geschäfte? Weil er schon Friedrich Engels gesagt hat, der Handel ist der legale Betrug. Und wenn das so ist, dann ist natürlich nicht irgendwie, dann ist natürlich die Erwerbslosigkeit, die gestärkte Erwerbslosigkeit auch logischerweise die Folge. Ein paar Schlagworte zur Durchsetzung von Sozialabbau und Lohnkürzungen. Privatisierung, Flexibilisierung, Deregulierung, Eigenvorsorge, auch letztlich was die Kranke, Selbstverantwortung und Eigenvorsorge natürlich halt auch in dem Rahmen, was die Krankenversicherung angeht. Man hat damit die ganze Versicherungswirtschaft dementsprechend bedient, nur ich mir die Tasche gefühlt hätte. Sozial ist was Arbeit schafft, ja, das ist mir besonders aufgestoßen. Sozial ist was Arbeit schafft. Wir sehen hier den Hugenberg. Rüstungs- und Metallindustrielle. Der Mann war einer von den bürgerlichen Wegbereiter vom Faschismus, vom historischen deutschen Faschismus. Ich sage bewusst nicht Nationalsozialismus, weil es waren Faschisten. Der hat damals und war einer von der Landwirtschaftsminister am Anfang in der ersten Periode von Adolf Hitler, der NSDAP. Der hat nicht gesagt, sozial ist was Arbeit schafft, sondern er hat gesagt, sozial ist wer Arbeit schafft. Das heißt also, ich habe letztes Jahr, ich mache jetzt einen Plan 2 mit, innerhalb von Verdi Seminar, ich bin da in der Bildungsarbeit ein bisschen tätig, belehrt politische Ökonomie. Und es hat geteamt eine Kollege von ATTAC aus Düsseldorf war da. Und dann habe ich gefragt gehabt, ja, ist dann im Neoliberalismus, steckt da nicht schon der Keim des Faschismus drin, weil er hier von der Ungleichheit der Menschen ausgeht. Und das sagt er, ja, vollkommen richtig. Ja, aber wenn das so ist, dann können wir doch nicht mehr mitgestalten. Oder sollen wir immer noch den Faschismus mitgestalten? Weil bei Wirtschaftspolitik ist es immer so, dass man sagt, ja, wir müssen gucken, dass wir mitgestalten. Aber ich kann nicht Neoliberalismus mitgestalten, sondern jetzt muss ich doch bekämpfen, weil da steckt meiner Meinung nach schon der Keim des Faschismus doch drin. Und kommt nicht hierfür. Die Spirale abwärts. Ich erwarte jetzt Widerspruch, Hochzinspolitik. Ich sage, Neoliberalismus ist auch Hochzinspolitik. Das kann man natürlich dagegen halten, die Zinsen sind aber momentan null. Das stimmt. Warum sind sie aber auf null? Aufgrund der Hochzinspolitik. Weil man hat durch die Hochzinspolitik spekuliert. Weil jeder Kapitalist tut sein Geld ja nicht hinbringen, wo es die meisten Zinsen bringt. Das ist doch logisch. Ne? Macht man doch so. Ne? Und man hat durch diese Politik natürlich auch Griechenland niedergezogen. Wenn man jetzt aber die Zinsen nicht wieder hochsitzen wird, was wird dann passieren? Das heißt, Griechenland beispielsweise wird überhaupt nicht mehr an Geld drankommen. Um überhaupt die Zinsen an Deutschland, an die deutsche Banken zurückzubezahlen. Das ist der Grund für die Hochzins, für die Niedrigzinspolitik zurzeit. Und dass man sich erhofft, dadurch halt auch Impulse in den Arbeitsmarkt zu setzen. Folge ist natürlich, dass halt auch die Sparer hier dementsprechend kein Geld mehr bekommen. Wenn die können anlegen, was sie wollen, es geht ja einfach nichts mehr. Ich habe gerade gestern Abend eine Sendung in Dreisack gesehen, vielleicht hat es jemand gesehen, dass es natürlich auch Sparer trifft, die wo was wirklich für die Altersvorsorge zurückgelegt haben und dementsprechend halt nichts mehr rauskriegen. Ne? Das ist Katastrophe. Und es hat natürlich auch noch eine andere Auswirkung, dass also aufgrund dieser Niedrigzinspolitik zurzeit immer mehr in Immobilien investiert wird, was eine weitere Gentrifizierung dementsprechend hervortreiben tut. Und dass dann natürlich halt auch bei der Vertreibung, ich sehe doch in der Kollege aus Berlin stehe, dass Neukölln nämlich wahrscheinlich schon erreicht wird. Ne? Das sind die Sachen, was halt hier dementsprechend passieren kann. Weil das Kapital kann ja schon fast schon leid tun, die wissen gar nicht, wohin, wo sie ihr Geld anlegen sollen. Ne? Wissen sie schon kaum noch. Und drängen ja Händeringen, ringen, wieder erhöht wieder die Zinsen. Aber Tragwe hat ein bisschen Ahnung von Ökonomie und macht das auch genau aus dem Grund nicht. Weil wenn dann diese arme Länder ihr Zinsen nicht mehr zurückbezahlen können, weil sie ihr andere Gelder aufnehmen müssen, dann kann es passieren, dass dann Ria Never Blue passiert, nichts geht mehr. Ich hab da zu dem vorherigen Punkt ja. Noch eine Ergänzung. Wo? Du hast so den Schlagwort, genau. Da würde nämlich der globale Markt dazu gehören, ja. Weil der Schröder hat nämlich sein Hartz IV damit begründet, ja. Wir leben nicht auf einer Insel, wir leben in einer globalen Welt, richtig. Der Markt ist global und wir müssen global konkurrenzfähig sein und deshalb müssen wir Hartz IV machen. Ja. Deshalb hat er auch, das ist immer das Argument gegen die Gewerkschaften immer, wenn die höhere Löhne fordern, da heißt es immer Konkurrenzfähigkeit auf Weltmarkt. Die anderen zahlen weniger Arbeitslosigkeit. Damit werden die Gewerkschaften diszipliniert bzw. abgemacht. Deshalb finde ich da globaler Markt, Globalisierung gehört unbedingt zur Privatisierung, Flexibilität. Gebe ich der Völkerkammer recht, ja, bin ich voll bei dir, ja. Vielen Dank. Da fehlt euch ein Ei. Danke. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke. Tschüss, macht's gut. Ja. Dankeschön. Ich trinke auf die Tube jetzt, ja. Tschüss, macht's gut. Okay, wo war ich? Hier, ne? Ja, die Folgen. Die Folgen, die haben wir dann, bei dem, was ich jetzt aufgezählt habe, die haben wir schon mal erlebt, nämlich die wirtschaftliche Depression. Und das heißt also, da kann ich nur noch sagen, willkommen in den 30er Jahren. Das heißt, ich gehöre nicht zu denen, der wo sagt, der Faschismus steht bei uns heute. Da gehöre ich jetzt wirklich noch nicht dazu. Ne? Aber die Gefahr, dass also das, der genau sich wiederholt, die ist ohne Frage in dieser neoliberalen Politik, ohne Frage vorhanden, da stehe ich auch dazu. Jetzt, warum wir das zugelassen, ist letzter Abschnitt. Ich habe dann einen alten Klassiker, der war noch nicht mal zugestaubt, rausgefischt, nämlich der Genosse Friedrich Engels, der wo mit Karl Marx zusammen das Buch geschrieben hat, die deutsche Ideologie. Und er sagt, die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Das heißt, übersetzt ist auch die Gedanken der Herrschenden sind die Gedanken des Volkes. So soll es eigentlich sein. Und das ist schlimm genug. Ich sehe dann hier Gary Becker, ein US-amerikanischer Ökonome, Nobelpreisträger von 1992, der den Begriff geprägt hat, des Homo economicus. Ja? Homo economicus, was ist das? Ich habe erkennen, da lange Jahre nichts von der vorstellt, damals, für dich ein unheimliches Erlebnis in der Fußgängerzone am helllichten Mittag hatte, als ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist, zufällige Streiterei zwischen einem Pärchen in der Fußgängerzone mitgekriegt habe. Ne? Keine Ahnung, was da gegangen ist, hat mich auch nicht interessiert. Bis dann wirklich der Typ die Frau anschreit. Ja, aber ich habe doch viel mehr in die Beziehung investiert wie du. Da habe ich gedacht, hallo, investiert, ich investiere in eine Beziehung. Also Investitionen kenne ich halt von einer Situation, wenn ich was weiß ich, ein Geldgeschäft ab will, ich investiere Geld, also will ich Geld zurück haben und will natürlich auch was zurück haben, das spricht noch mit Gewinn. Ne? Und das wird dann als zwischenmenschliche Beziehung in unserer Gesellschaft mittlerweile verkauft. Und das ist genau das, was dann halt einfach das beinhaltet, nämlich unter dem Strich zähle ich und sonst gar nichts. Und das ist eine Sache, wo dann halt auch versucht wird, die Menschen in die Köpfe und die Herzen euch zu pflanzen. Es ist nur ein Erklärungsversuch, das ist also für mich noch lange nichts Fertiges, was ich da jetzt zum Schluss entwickelt habe, sondern ich versuche das einfach mal hier vorzustellen. Dann bin ich bei der Recherche auf diese Sache hier gestoßen. Ne? Da ist mir fast schlecht bei. Ne? Wie halt so komparativ ist Begriff aus der Volkswirtschaft. Die dementsprechende Beziehung, die sagt Gary Becker definiert. Ne? Warum Mann und Frau zusammenkommen tun, hat also aus seiner Sicht rein ökonomische Interessen. Ne? Die Frau, wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd. Ne? Die hat das mit der Kindererziehung dementsprechend zu machen und der Mann sorgt für die Marktarbeit. Ne? Komparativ heißt, ist nichts anderes wie Arbeitsteilung, wenn die Willi und ich beispielsweise Handel machen und die Willi kann besser Stühle herstellen wie ich davor besser Tische. Tische ist es einfach so, dass der Wille dann besser die Stühle herstellen, ich die Tische und umgekehrt. Ne? Das heißt, dass wir dort dementsprechend mehr produzieren könnten und so dementsprechend halt attraktiver auf dem Markt werden, wird wahrscheinlich mehr Umsatz und mehr Gewinn oder mehr, besser gesagt mehr Profit machen. Ne? Aber das tut er dementsprechend halt auf zwischenmenschliche Beziehungen um. Ich finde das unmöglich. Also unerträglich ist das. Ach, wir haben uns damals, also als die Agenda 2010 in der Diskussion war, das du halt hautnah erlebt, es gab keine Talkshows ohne neoliberale Ökonomen, die haben eine absolute Ökonomie gehabt. Und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von Gesamtmetall, Kanne Gieser selber hatte vorgesorgt, mit über 7 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet, um halt Slogans loszulassen, können wir uns nicht mehr leisten, Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar und das ganze Grams, um halt das alles durchzusetzen. Es wird suggeriert, Neoliberalismus ist normal, ist die Norm, alles andere ist unnormal, anormal, oder wie Gerhard Schröder es so genannt hat, ist alternativlos, geht nichts mehr anderes. Sachzwänge geht nicht anders, Verbrämer anders denkender als Ideologen, Gutmenschen, Bildungsköpfe, Visionäre, Phantasen, Sozialleiter und Populisten. Ne? Auch das ist dementsprechend, ist auch uns an den Kopf geschmissen worden. Also ich war beispielsweise, ich Sozialromantiker, ja gut. Ich bin also immer als Bildungskopf bezeichnet. Ne? Verschwörungstheoretiker. Okay. Ja, was ist jetzt zu tun? Ne? Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich habe ja gesagt, na, nun jetzt ist kurz eine neue Sache für Sie. Was sind die Herausforderungen für den öffentlichen Diskurs aus meiner Sicht? Ich bin der Meinung, die Angriffe auf Asyl und Menschenrechte werden weitergehen, weil Hartz IV und die Armut hier in Deutschland ist aus meiner Sicht ein Verstoß gegen die UN-Sozialcharta. Da werde ich auch ein paar Seminare zu bei Verdi machen. Wobei mir bewusst ist, dass also Menschenrechte auch immer eine Frage des politischen Kräfteverhältnisses ist. Die USA in der Abu Ghraib auf die Menschenrechte geschissen. Der Druck auf Arbeits- und Sozialrechte werden wachsen, die Aufrüstung und Umilitarisierung wird beschleunigt, Interventionskriege von NATO und EU werden fortgesetzt, Stichwort RBS Rammstein. Die Rüstungsexperte werden frustriert und die Kriegsübung bei G20 war in Hamburg dabei, Günther war für die Rote Hilfe im Ermittlungsausschuss, wir haben uns ja darüber unterhalten. Nicht alles, was dort passiert ist, hat bei Zustimmung gefunden. Somit muss mindestens hat sich, wie soll ich denn sagen, mein Verständnis ein bisschen Grenze gehalten. Aber was halt Vorfeld war, waren massive Angriffe aufs Demonstrationsrecht, dann halt von richterlich genehmigten Camps von der Polizei, von der Bulle, brutal geheult worden sind. Ist das ein Angriff aufs Demonstrationsrecht? Wir haben auch Angriffe auf starke Stichwort Tarifeinheiten. Ne? Das heißt also, dass nur die Gewerkschaften, wo die Mehrheit hat, dementsprechend Tarifverträge abschließen kann und die anderen keine Rinde rühren. Wenn die OECD sagt, also die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, dass 40% der Gesellschaft hier in Deutschland Opfer der neoliberalen Ungleichheitspolitik sind, spreche das aus meiner Sicht auch Bände. Und die Frage muss dann mal erlaubt sein, wie gelingt es uns, wie wir hier sitzen, es ist ja schade, dass solche schon früher gegangen sind, wieder sowas wie progressive Hegemonie zu erreichen. Ne? Also das ist natürlich eine unheimlich schwierige Frage, das weiß ich auch, aber wir müssen so stille. Und du, denn links muss man nicht unbedingt möglich, das kann auch mit eigenen Worten ausdrücken, ich komme jetzt wirklich zum Schluss, aber er hat es aus meiner Sicht am Anfang des Jahres im Interview in Neue Oldenburger Zeitung treffend auf den Punkt gebracht. Die Rechte ist immer dann stark geworden, wenn gegen das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit verstoßen wurde. Größere Teile der Bevölkerung benachteiligt wurden und sich durch die etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlt. Weltweit kann man beobachten, dass ehemalige Arbeiterparteien die Seiten gewechselt und im Zuge des Neoliberalismus zugelassen haben, dass Vermögen und Einkommen immer ungleicher verteilt werden. Das ist einfach Fakt. Und das wollte ich auch deinem Mann zu Wort kommen lassen. Ergebnis und Prognose aus meiner Sicht. Im sozialen Bereich wird sich nichts verändern, die Agenda 2010-Politik von der Coca-Naptus weitergeführt werden, das heißt, wir kriegen nur Krümel hingeschmissen, nichts anderes. Und die Prognose, die SPD wird nach Beendigung der Coca mit rund 15% mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, das ist dann aber auch mehr wie richtig, zumindest was sie verdient haben aus meiner Sicht. Die Folgen für das Land werden dramatisch sein, durch den dauerhaften Verrat der SPD an sozialdemokratischen Zielen wird die SPD im Nachkriegsdeutschland Wegbereiter der Etablierung einer faschistischen Partei werden, nämlich der AfD, sie im Prinzip jetzt schon. Jetzt kommt es, was wichtig ist aus meiner Sicht, da müssen die Menschen, konkret wir, unser Belang selbst in die Hand nehmen. Uns konsequent einsetzen gegen soziale Ausgrenzung, zu geringe Hartz-IV-Leistungen, gegen verfassungswidrige Sanktionen, Behördenwillkür und Unrecht, gegen die Ausbildung der Erde durch Kapitalinteressen, gegen alte und neue Nazis, gegen die Kriege auf dieser Welt und für einen solidarischen Dank. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, aber ich war schon gesagt, wir machen noch ein Lied, da ist es schon gegangen. Das ist der Werbeblock.